sozusagen live on air sein. Guck mal, er schlägt aus. Ich habe mal wieder keine Ahnung, worauf wir jetzt senden, Birdie. Hat er eigentlich mal gefragt, hast du da schon drauf geklickt? Wir Ja, sind steht ja auch verbunden. verbunden. Ja, da müssen wir eigentlich jetzt live drauf sein. Hallo Welt. Nee, mach den bloß nicht groß, sondern einfach ein bisschen nach rechts ziehen. Das nützt nichts, ich kann den nicht höher aufzoomen. Das habe ich schon alles probiert, vergiss es. Das ist so das Größte, was wir hinkriegen. Ja, hallo Welt. Ich hoffe, uns hört irgendwer. 50 Sekunden. Aber er sagt an, dass wir drauf sind, also fangen wir einfach mal an. Kurz vorweg, das sind mal die Kurznachrichten, oder wie nennen wir das? Da müssen wir nochmal eine Rubrik für einführen. Was mir auffiel, war das hast du den die Dosenfischer-Podcast gehört, wo wir dann live in der Mitte irgendwann mit drinne waren? Selbstverständlich, wer hört denn nicht die Dosenfischer? Oh, aber es kam schon sehr komisch, sich dann plötzlich selber da drinnen nochmal zu hören. Das fand ich schon sehr witzig. In der Tat, das ist doch diese Sache mit der eigenen Stimme, die man selber ganz anders wahrnimmt. Das fiel mir da wieder besonders auf. Vor allen Dingen noch Podcast in Podcast, ja. Das kam sehr seltsam rüber, das stimmt. Was haben wir noch gehabt? Platz 7 waren wir bei den beliebtesten Podcasts der letzten 2 Wochen bei 1000 Mics. So viele haben die wohl nicht sonst. Auch mal, immerhin ist schon mal einer da, dann wissen wir, ob es funktioniert. So, was haben wir noch? Ach, eine E-Mail haben wir bekommen. Nee, einen Kommentar haben wir bekommen. Und weil der öffentlich war, kann man ja auch mal ruhig noch dazu sagen. Hammer, auf diesen Gast bin ich nun aber sehr gespannt. Der Termin ist geblockt. Wenn der Abend so wird wie seine Caches, dann wird es die Kracherunterhaltung schlechthin. Ich freue mich drauf und wünsche euch ganz viel Spaß. Und nicht wieder so viel früher anfangen. Gruß aus dem Fegefeuer. Du siehst also, unser Gast ist schon mit viel, viel. Er kann eine nur verlieren, aber ansonsten. Okay, nee, der Rest, das hatte ich mir noch aufgeschrieben, falls ich Zeit überbrücken muss, dass man nicht im Regen cachen soll, hatte ich im grünen Forum gelesen. Er hat Den Link sich. können wir trotzdem posten, das ist ein herrliches Thema. Ja, das stimmt, den können wir nachher mit aufnehmen. Da hat sich wirklich einer aufgeregt, dass man im Regen cachen geht. Und ein Owner hat deswegen seine Caches zugemacht, weil seine Logbücher danach nass waren. Ja, ich Also, disable auch immer, wenn es regnet. Gott sei Dank kamen die nicht von hier. Okay, dann wollen wir erstmal unseren Gast begrüßen, Vikiewicz, wenn ich das richtig ausspreche. Witkiewicz, Namen. Ah, fast richtig. Der Carsten hat mir ja, das hat mit mir geübt vorher, muss ich ja gestehen. Sonst hätte ich das auch. Ich habe den, glaube ich, 5-mal falsch geschrieben. Also, falls du irgendwo was Falsches liest von deinem Namen, glaub mir, ich habe mir Mühe gegeben. So ist es nicht. Dann fangen wir gleich mit Frage 2 an. Wie kommt denn der Name zustande? Das ist ein polnischer Maler. Polnischer Maler, Schriftsteller und Universalgenie. Und vor allen Dingen, weil er Maler ist, hat mich das sehr angesprochen. Ich habe ihn so für mich entdeckt. Sehr verrückte Type, sehr schräge Type. Der hat das professionelle Malen nachher aufgegeben, hat eine Porträtfirma gegründet und hat, dann konnte man da sich malen lassen von ihm. Und er hat das gemacht unter Einfluss von Halluzinogenen und Drogen. Und das konnte man auch buchen, so wie man das haben wollte. Und es ist sehr, sehr, sehr schräges Bilder dabei rausgekommen. Stanislaw Ignacy Witkiewicz, polnischer Maler. Ich hoffe, ich habe ihn da richtig ausgesprochen, auch selbst. Und ich dachte, das wäre danach noch. Siehst du, so kann man sich täuschen. Da war ich immer jahrelang von überzeugt. Also, Carsten hat mir das nicht gesagt. Er hat mir nur gesagt, wie man das korrekt ausspricht. Also, Carsten, da haben wir noch mal irgendwann ein Gespräch offen. Ne? Wie bist du denn zu dem Hobby gekommen überhaupt? Du bist ja auch, glaube ich, schon ewig dabei, ne? Bin seit 2003 bin ich Ja, dabei. das ist ewig. Und aber eigentlich bin ich ein bisschen widerwillig oder zögerlich dazugekommen erst. Also ich bin schon lange GPS begeistert. 1998 bin ich beim Elektronikversand über ein GPS-Gerät da gestolpert, habe gesehen, es gibt Geräte, mit denen man per Satellit präzise die Position bestimmen kann. Und es hat mich vom ersten Augenblick hat mich das unglaublich fasziniert und begeistert. Und ich habe gewusst, ich brauche so ein Gerät. Und Präzise ist gut, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf. Also 98 gab es noch diese künstliche Ungenauigkeit, die die Amis in das GPS-Signal gestreut haben. Das heißt, präzise war da so auf, wenn du Glück hattest, 100 Meter genau. Ja, da hast du völlig recht, in der Tat. Da gab es noch diese künstliche Verschlechterung des Signals, was mich sehr frustriert hat, Glaube ich. weil ich ja wusste, also welches Potenzial eigentlich dieses System hat. Und dann hinzugehen und eine Position zu bestimmen und zu wissen, ja, okay, vielleicht hier, vielleicht aber auch da ganz da hinten, ich weiß nicht so genau, das war frustrierend so. Und damals trieb mich schon die Idee um, ja, jetzt habe ich hier eine Position bestimmt, schöner Ort. Schade eigentlich, dass ich das niemandem so mitteilen kann und das irgendwie teilen kann. Und also das liegt, denke ich, schon so in der Luft, etwas auch mit diesem, das mit diesen GPS-Geräten zu machen, dass man anderen Leuten dann etwas zeigt und sagt, so hier, schau mal da. Und was es hier noch zu entdecken gibt, auch abseits so von dem, was man in Reiseführern oder sonst wo schon kennt. Ja, und ich habe mit einem Freund zusammen, habe so GPS-Touren gemacht. Wir sind zum Beispiel einmal der Sonne nachgelaufen, morgens aufgestanden, mit Sonnenaufgang in Richtung Sonne gegangen und dann immer Ach, in cool. Richtung Sonne weitergelaufen, habe mit dem GPS-Gerät diesen Track aufgezeichnet und hinten nachher angeschaut. Und da trieb mich so eine Idee, um das dann auch online zu stellen und anderen Leuten an unserer Wanderung teilnehmen zu lassen. Daraus ist dann ganz viel später sind die Landart-Caches entstanden, für die ich eben auch verantwortlich zeichne, da mit einem Freund. Aber ich habe dann erstmal so das mit den GPS erstmal was aus den Augen verloren, war vieles andere zwischendrin und dann erzählte mir irgendwann ein Kollege, der wusste, dass ich so ein GPS-Gerät habe. Da, er hat dann einen Artikel gelesen über Geocaching und dann habe ich mir das angeschaut 2003 und habe gedacht, ja, ganz schön, guck sie mal an. Habe mir meine ersten Listings ausgedruckt und habe Umkreissuche Lüneburg gemacht. Und dann gab es da 10, 15 Caches im Umkreis von 20 Kilometern oder so. Und dann habe ich gedacht, ja, schön und gut. Aber da bin ich ja mit einer Radtour, dann bin ich da durch, erstmal mit dem, was hier so zu finden ist. Dann müsste ich mit dem Auto losfahren. Ja, ist nicht so überzeugend, erstmal so. Von wem waren die damals so? War das auch schon Cosmic Bob und Co. oder war das noch Leute, die man gar nicht kennt? Cosmic Bob war ganz von Anfang an dabei, 2003 schon. Ein paar Lüneburger, die jetzt nicht mehr so aktiv dabei sind, waren dabei. Namen habe ich jetzt nicht präsent. Das war eigentlich relativ viel für die Zeit dann schon, ja. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet in Lüneburg. Ist ja jetzt nicht so die große Zentrale. Also in Lüneburg und weitere Umgebung. Hat mir wahrscheinlich am Anfang vor allen Dingen auch Funker angezogen, das Geocaching. Und da waren ein paar Funker dabei, die dann auch so ein Funkkürzel noch hatten, so in ihrem Pseudonym oder von dem man das wusste. Und dann habe ich mir halt einen Account zugelegt, erstmal gar nicht losgezogen, einige Monate lang. Und bin dann September 2006, glaube ich, war es, das erste Mal Geocachen gegangen. Mein erster Cache, ein Leitplanken-Cache. Gab es also auch 2006 schon. Gab es auch da schon, jawohl. Ja, habe gedacht, ja, ganz schön, ganz nett. Also die richtige Begeisterung brach dann erst später los, als ich dann über Caches eben von dem schon besagten Cosmic Bob gestolpert bin und dann gesehen habe, Mann, da kann man was draus machen. Da liegen ja Möglichkeiten Das drin. ist auch der Held meiner Jugend sozusagen, meiner Cash-Jugend. Keine Frage. Also das waren auch so die ersten, na gut, 2004 habe ich angefangen, also Ende 2004, eher 2005 schon fast. Und das waren einfach damals so die, das war so die Messlatte. Ich glaube, wann hast du da angefangen zu legen? Ich komme jetzt ein bisschen vom Fragebogen ab, aber ist egal. Da war ich auch zögerlich. Brauchte ich erst einen Anstoß von einer Freundin, mit der ich auch Geocachen gegangen bin und mit der ich das so gezeigt habe. Und dann hatte ich einen Travelbug, den wollte ich auf den Weg bringen. Und der hatte ein bestimmtes Thema. Das war eine Rolls-Royce-Kühlerfigur und der Travelbug heißt Emily. Und Emily wollte reisen von Flugnavigationspunkt zu Flugnavigationspunkt. Das war meine Idee. Und dann sagte meine Freundin, also musste mal hingehen und an einem Flugnavigationspunkt einen Cache legen. Das war dann, und dann diesen Travelbug losschicken. Das war mein erster Cache. Ridney, in der Göhrde, Richtung Wendland. Da ist eben so ein Flugnavigationspunkt mit einem Fünf-Buchstaben-Wort gekennzeichnet, wie diese Flugnavigationspunkte eben sind. Im Wald vergrabene Dose, also Vergraben. nicht tief vergraben, aber in der Erde, neben einem Baumstumpf. Ich habe, glaube ich, einige Geocacher ganz schön geärgert damit. Hint, neben einem Baumstumpf. Ja, super. Klasse. Schöner Einstieg. Oh, das gehört dazu. Ein bisschen Ärger muss sein. Das ist doch keine Frage. Du siehst das schon, im Chat wirst du schon, ne? Die Caches werden da schon beurteilt. Und ich kann das eigentlich nur annähernd unterstreichen. Aber zu den Caches kommen wir auch noch. Wir wollen erstmal wieder unseren Fragebogen ein bisschen durchführen, damit die Leute auch so wissen. Alle kennen dich ja noch nicht, mit wem wir hier eigentlich zu tun haben. Wie alt bist du denn jetzt? Muss nicht aufs Jahr genau sein, aber damit, wie gesagt, die wollen ja wissen, wer hier sitzt. Ja, fast schon die Antwort auf alle Fragen. Da wissen ja eigentlich alle schon Bescheid. Ne? Ja. Wieso geht der aus? Ach so, jetzt. Das haben wir doch. Wie viele Caches hast du ungefähr gefunden und gelegt? Gefunden habe ich 1000, weiß ich nicht, 1350 oder sowas um den Dreh. Ja, okay, so ein Und Anhaltswert einfach. gelegt, ich habe selber gestaunt, als ich das, was mir das so bewusst wurde, sind es tatsächlich 50 oder 51. 51 jetzt mittlerweile. Also ein ganzer Schwung ist ja schon archiviert, aber auch noch einige aktive dabei. Ja, zumal das keine 0815 sind, also die legt man, oder die meisten zumindest davon legt man auch nicht gerade an einem Nachmittag, so wie wir die gesehen haben. Da staune ich auch gerade. Also da steckt ja bei einigen Caches viel Arbeit drin. Allein schon das Gelände erstmal so zu erkunden, dass man so viel davon eben auch nachher zeigen kann. Also ich sag nur, Schizophrenie zum Beispiel. Manche Ecken wäre ich, wenn ich dieses Gebäude selber erkundet hätte, so an einem Nachmittag wahrscheinlich selber gar nicht hingekommen. Also es soll, dass mich dann immer so ein Cache-Fieber packt und dass ich dann eigentlich nichts anderes mehr mache, außer an diesem Cache rumzutüfteln, zu arbeiten, zu basteln, zu erkunden. Und ich hatte mich vor gerade bei Schizophrenie da auch lange gedrückt, so, weil ich wusste, also gut, also wenn du da hingehst, dann musst du was machen, und wenn du da was machst, dann musst du da was Richtiges machen, sodass ich dann also zweimal Anstöße brauchte von dem Lüneburger Geocacher. MB hier nochmal Dank dafür, dass er da nachdrücklich mich dahin gedrängt hat. Und dann bin ich hin und habe also einen ganzen Tag bin ich kreuz und quer, hoch und runter, rechts und links, habe mir alles angeschaut und gedacht, was geht hier, irgendwas musst du hier machen. Und fand dort diese Telefonhörer, die nachher ja auch eingebaut waren im Cache, die lagen überall rum, die Telefone lagen da überall verstreut. Das war noch alles sehr erkennbar, was da vorher gelaufen war. War ja eine Psychiatrie. Und das musste natürlich Thema werden auch. Und wie ich dann Das schon war's. im Dunkel nachher nach Hause fuhr, dann hatte ich schon die Stimmen im Kopf, so von den Kommentaren, die man dann nachher hören konnte. Ich glaube, die Kommentare waren ja auch alle großartig. Also da war, glaube ich, keiner bei, der gesagt hätte, der hätte nichts getaucht. Ich glaube, am Final haben am Anfang noch ein paar rumgenölt, weil da so ein bisschen. Der Final hat sich auch verändert. Also ich hatte anfangs war ich mir nicht sicher, ob das Gelände zugänglich bleiben würde. Also Ja, ich hatte gedacht, kann. es würde nachgesichert werden. Deswegen hatte ich den Final nicht in dem Gebäude selber gelegt, sondern etwas außerhalb, um da sicher zu gehen, dass da nicht Travelbugs dann verschütt gehen. Und habe aber nachher dann umgebaut. Und die zweite Version des Finals, die konnte sich dann wirklich auch sehen lassen. Also ich fand die erste auch schon nicht, also erstmal muss man da rankommen. Also ich fand die durchaus gelungen. Ich mag es eigentlich auch, wenn der Final nicht unbedingt da in der Nähe liegt, weil er eben dann auch nicht verschwindet, wenn das irgendwann dicht gemacht wird. Denn irgendwann kommt es ja, das war ja absehbar. Wie war das in dem zweiten Gebäude? War das von Anfang an offen? Das würde mich ja nochmal interessieren. Das war auch von Anfang an offen, ja. Ja, weil der Zugang, ja, und, ich sag mal so, wenn man dort angehalten worden wäre, wäre schon kompliziert gewesen zu erzählen, dass man nicht gewusst hätte, dass man da nicht rein soll. Heute darf man es ja sagen, es gibt das Ding ja nicht mehr. Aber man muss ja durch ein Kellerfenster da rein und also da hätte ich keinem Ordnungshüter mehr gewagt zu sagen, das habe ich jetzt gar nicht gewusst, dass ich da nicht rein darf. Deswegen, das interessierte mich wirklich mal. Das hat aber auch den Vorteil, ich war dort mit Alpha-Männchen zusammen. Wir hatten dann draußen Stimmen gehört und witzelten dann und sagten, naja, jetzt hören wir selber schon die Stimmen. Schauten dann irgendwo zwischen Bretter hervor und draußen liefen dann Jugendliche herum. Ja, wir haben drin einfach leise weitergemacht. Die konnten uns ja nicht weiter sehen, hören, sonst irgendwas. War gut. Ah, War ein ganz entspanntes Cachen. die Location war ja schon cool und das mit den Hörern war schon genial. Also wir haben uns an jeder Station da, glaube ich, scheckig gelacht. Das war also ein klasse Nachmittag da drin. Und ich glaube, ein größeres Kompliment kannst du Cash auch gar nicht geben, wenn er einem einen schönen Tag beschert hat. Wie hast du denn die Koordinaten für deinen ersten versteckten Cache ermittelt? Ja, die habe ich mit meinem damals ja schon steinalten GPS-Gerät da bestimmt, was auch zu der Unzufriedenheit der Finder sicher auch beigetragen hat. Das war ein Garmin GPS 38 und das, oh, das basierte auf der Technik des GPS 40, das 1994 rauskam. Also es war Technik von 1994, mit der ich dann da 2004 die Koordinaten bestimmt habe. Im Wald. Eine Dose vergraben neben einem Baumstumpf. Ja, okay, das kann ich. Übrigens, du siehst, deine Schizophrenie ist sehr gut angekommen. Wie sieht das bei dir mit Events aus? Bist du ein Eventgänger? Gehst du gerne hin? Große, kleine Events? Ich gehe an sich ganz gerne auf Events, wo ich eher überschaubare Größen mag. Ich habe das Glück, dass in Lüneburg schon sehr früh Events stattgefunden haben und auch sehr schöne Events in Lüneburg stattgefunden haben. Es gab die Sylphmeister-Reihe, die hatten sich die Mühe gemacht, da kleine Runden durch die Stadt auch zu machen, so mit einem Fragebogenblatt, wo man in Gruppen durch die Stadt gegangen ist und dann sich an einer Lokalität in Lüneburg getroffen hat. Sehr schön gemacht. Es gab die Heide Trophy, die mit verschiedenen Themen in der Umgebung von Lüneburg stattgefunden hat. Einmal so als eine, so ein Wettbewerb, geografischen Wettbewerb, einmal Klettern, einmal Paddeln und also so in gemütlicher Runde mit Geocachern einfach mit dem diesem GPS-Hobby nachzugehen und beim Bierchen zusammen zu sitzen, mag ich sehr gerne. Also ich habe bisher Mega-Events absolut gemieden oder größere Events. Das ist irgendwie mir einfach zu groß. Ich mag es gerne überschaubar. Ja, hat auch seinen eigenen Charme, ist ja keine Frage. Also, wobei heutzutage kleine Events ja wirst du ja kaum noch finden. Also egal, wo was angemeldet wird, ist ja in kürzester Zeit ist ja unfassbar, was da teilweise abgeht. Also ich finde es immer wieder ja eigentlich erstaunlich, weil das eigentlich so dem Hobby, diesem einsamen Jäger da im Wald so widerspricht, dass sich dann so Massen zusammenfinden, ja, um dann da zu sitzen. Also es ist immer wieder, aber hier ist es auch schon. Wir haben hier so ein kleines Event beim Chinesen gehabt und Neuwürmsdorf ist ja nun nicht gerade in der Nabel der Welt. War sofort 3-4 Tage was dicht, ne? 60 Leute oder was? Ja, der hatte ein Limit von etwa 50 Personen und das war innerhalb weniger Tage gleich ausgeschaltet. Ja, also es ist echt, also kleine Events, deswegen muss ich so ein bisschen grinsen. Da findest du ja nicht mehr viele von. Benutzt du denn auch Software für die Cache-Verwaltung und ähnliches, so wie GSAK oder sowas? Nee, überhaupt nicht. Also ich war sehr lange auch passionierter Papiercacher. Also ganz einfach auf die Webseite gegangen, ausgedruckt das Listing, Listingstapel mit dabei gehabt, sehr praktisch, um Notizen zu machen. Stimmt. Und den Text einfach nochmal vor Augen zu haben, Bilder mit dabei zu haben. Und ich habe jetzt ein iPod, den ich auch benutze, um dann Listings dabei haben zu können, auch größere Stapel von Listings, dass man so mit dabei haben kann. Ansonsten mache ich das also ganz, ganz traditionell. Und als GPS-Gerät jetzt? Nochmal, das 38er wohl nicht mehr. Ne? Also ich habe es sehr, sehr geliebt, das GPS 38. Und ich habe nach Möglichkeiten gesucht, ob man nicht irgendwie das verbessern kann, den Empfang verbessern kann, die Präzision verbessern kann, einen zusätzlichen Empfänger anschließen kann, um diese kultige Benutzeroberfläche da weiter haben zu können. Mittlerweile habe ich jetzt ein 60 CSX und kann mir eigentlich nichts Besseres vorstellen. Ich liebe Knöpfe. Ja, okay. Ich liebe die SIF 3 Empfängertechnik, die einfach mir kaum denkbar besser sein könnte und bin damit sehr gerne unterwegs. Ja, im 60er kann man nicht mehr viel, wenn man jetzt ein iPod dazu hat. Ansonsten ist halt dieses papierlose Cachen ist natürlich mit den Touchgeräten ein Tick einfacher, aber das ist auch der einzige Vorteil, ehrlich gesagt. Wie wird es bei dir weitergehen bezüglich der Cache-Häufigkeit? Also gehst du jetzt mehr cachen, weniger cachen, gleich viel cachen? Das geht so ein bisschen in Wellen. Also Ich hatte mal 2010, glaube ich, war das eine große Lustlosigkeit, habe überhaupt mich gefragt, machst du das weiter? Wie weit machst du das weiter? Ich bin da jetzt mittlerweile etwas entspannter damit. Wie kam die Vorwahl? Wie kam die zustande? Das interessiert mich sehr. Das habe ich ab und zu auch immer mal. Deswegen interessiert es mich einfach mal. Einfach nur so keine Lust oder wegen der Caches oder warum? Das kann ein bisschen mit der Qualität der Caches auch zu tun gehabt haben, dass ich mir gesagt habe, also ich meine, irgendwann ist natürlich so im Umkreis Lüneburg so alles abgegrast und vor allen Dingen die besonderen Caches sind irgendwann abgegrast und durch und dann, ja, müsste man weiterfahren, was ich nicht so gerne tue, also jedenfalls nicht so im sehr großen Umkreis. Ich habe schon mal Urlaube geplant, auch so rund um Geocachen und habe da natürlich besondere Caches auch eingebaut. In Deutschland oder auch im Ausland? Frankreich, da hat es mich schon mal hingezogen. Ansonsten bin ich weiter weg gewesen, nicht zum Geocachen. In Deutschland auch unterwegs gewesen, so mit dem Auto umhergefahren, Campingurlaub gemacht, um gerade im Osten besondere Locations zum Beispiel da zu erkunden. Es war allerdings, ich hatte da viel um die Ohren. Also ich habe eine Fortbildung gemacht, wo viele Wochenenden schon drauf gingen. Dann hatte ich da noch einen großen Batzen an Caches, selbstgelegten Caches, die dann Wartungen erforderten. Und dann war es so, dass ich eigentlich immer die Cache-Touren rund um Cache-Wartung herum planen musste. Also ich muss da nochmal hin, was kontrollieren, ich muss da nochmal hin, was nachlegen. Ja gut, dann kann ich ja gucken, ob da drumherum noch irgendwas liegt, was ich dann auch so cache. Aber das wurde dann eher so ein bisschen Stress. Und ich musste auch erstmal umschalten von ich cache alles, was hier so liegt, auf ich gucke mir das genauer an, ich suche mir ein paar Sachen raus. Ich hatte einfach weitergemacht, alles auszudrucken, was so in der Gegend liegt und habe dann einfach noch drauf losgecached, habe dann an einem Tag mal 25 Caches gefunden, gesucht noch mehr. Und habe die dann, weil ich mache das eigentlich gerne, dass ich die dann auch gleich logge, habe dann bis 2 Uhr nachts noch gelockt und habe mir dann gedacht, so, also das ist doch auch irgendwie Quatsch, was machst du denn da eigentlich? Ich glaube, das macht jeder mal durch, ja. Das ist mir nicht völlig fremd, ja. Dass ich also eher das Genuss-Cachen jetzt für mich entdeckt habe und mir sage, ich suche mir ein paar Caches raus, das müssen nicht viele sein, ich will einfach einen schönen Tag haben, will mal rauskommen, ich will vor allen Dingen gerne ins Grüne kommen, wo unterwegs sein, wo es schön ist und vielleicht ein, zwei besondere Caches mir raussuchen und das da einfach meinen Spaß haben, mein Erlebnis dran haben. Ich sehe übrigens gerade, MB ist jetzt ein bisschen zu spät. Jetzt hast du ihn vorher gelobt und er hat es noch nicht mal gehört. Das ist scheinbar gerade erst gekommen. Der darf sich dann die Konserve nochmal ziehen. Ja, da muss er das nochmal alles anhören. Da hilft alles nichts. Vielen Dank, MB, für deine Tipps für spezielle Locations. Jetzt schaltet er bestimmt wieder ab, weil jetzt hat er gehört, was er hören wollte. Welche Internetseiten benutzt du denn außer GC.com noch? Irgendwas, wir haben das ja vorhin schon angesprochen, aber das hatten wir noch ohne Aufnahme. Also Foren, Blogs, Podcasts, irgendwas oder grundsätzlich gar nichts? Also ich suche schon mal zu speziellen Themen, dann stolper ich auch schon mal in ein Forum rein, wenn ich irgendwas genauer wissen will. Wende mich dann aber oft schockiert schnell wieder ab. Und Ich ahne, welches Forum er für gemeint ist, ja. guck schon mal auf verschiedenen Websites, wenn ich spezielle Locations suche oder Informationen dazu haben will. Also ich könnte aber nicht sagen, dass ich irgendwas besonders verfolge. So. Also nichts Spezielles. Nichts Spezielles. Ne. Die Was 12, hältst du von genau. Konkurrenzplattformen wie zum Beispiel TerraCaching, OpenCaching.de, OpenCaching.com? Ich finde eigentlich gut, dass es dann noch was anderes gibt. So, ich habe mich bei opencaching.de, da habe ich einen Account, hatte da auch Caches gelockt, die es nur da gab. Aber also ich merke, dass ich nur auf einer Plattform mich irgendwie zu Hause und wohlfühlen kann. Also würde mir Stress machen, jetzt einen Cache dann auf mehreren Plattformen zu loggen. Müsste man ja eigentlich so, weil Open Caching, wenn man das pflegen möchte. Also ich fühle mich da Naja, bei diesem Caching. du kannst es automatisch machen. Das geht schon. Also es gibt da Tools für, aber Ich fühle mich auf Geocaching ganz gut, geocaching.com ganz gut zu Hause und ja. an sich sind die ja auch relativ stabil, was sie da zur Verfügung stellen. Das kann man ja gar nicht anders sagen. Also es wird zwar immer gerne auch mal gemeckert, aber ich finde, im Großen und Ganzen läuft die Plattform eigentlich gut, bis auf diese ein, zwei Jahre mal, wo sie es immer hatten, dass das Ding immer zusammenbrach und keiner wusste, warum so richtig. Was hältst du denn von Wettbewerben, sowas wie Cacherton oder Stadtmeisterschaft oder was auch immer? Ja, gut, sollen die Leute machen, auf jeden Fall. Also alles, was Menschen zusammenbringt und was sie da in diesem schönen Hobby verbindet, Aber du würdest nur eher nicht zu, teilnehmen, so hört sich das nur jetzt zu. an. Nee, das ist für mich jetzt nicht so reizvoll. Also insbesondere Paddling Weitwurf muss ich, glaube ich, nicht Machst du unbedingt etwa nicht machen. mit demnächst? Nein. Wobei das witzig wäre, die Dinger zu werfen. Also, es ist sinnlos, aber witzig. Das muss man. Hattest du schon mal Probleme wegen Cachen mit Jägern, Förstern, der Polizei oder anderen? Ja, ich lege ja gerne Caches an, auch problematischen Locations, also Lost Places. Schwierigkeiten gab es aber eigentlich nur einmal. Da sind dann dort cachende Geocacher dargestellt worden von Personen, die zumindest behauptet haben, sie hätten dort das Hausrecht. Und die sind tatsächlich dann hingegangen, also die haben sich dann geoutet als Geocacher. Und die Leute, die dort die bestellt haben, haben sich einen Account eingerichtet sofort und haben mich angemailt und haben allerdings relativ höflich darum gebeten, dass ich das dort einstelle, die Aktivitäten, weil sie da jetzt das Hausrecht haben und das nicht haben wollen. Also das war der größte Ärger, den ich hatte. Also Gott sei Dank jetzt noch nichts. Schwierigkeiten mit der Polizei oder so. Oder es gab ja auch schon Gerichtsverfahren oder Geldstrafen gegen Geld Geocacher. schlafen auch schon? Das wusste ich. Jetzt habe ich jetzt gar nicht so. Das wusste ich gar nicht. Wundert mich bei deinen Caches, ehrlich gesagt, dass da. Also ich denke so an, wie ist der Keuler bei Nacht, wo ich da auf diesem Dach rumtouren musste und die Leiter hoch musste und angestrahlt wurde von der Parkplatzbeleuchtung. Also dass da keiner kam, da war ich schon sehr erstaunt. Aber da kommen wir ja nachher nochmal zu. Zum Glück alles bisher gut gegangen. Ja, also an der Stelle wundert es mich echt. Also da habe ich echt gedacht, das ist jetzt so die Krönung. Also viel mehr hätte ich mich auch nicht mehr getraut dann als das da hoch. Also das fand ich schon, wie gesagt, diese Leiter und dann so Strahlen von dieser Parkplatzbeleuchtung im Hellen da hoch. Was hältst du denn von Caches auf Friedhöfen? Caches auf Friedhöfen, also auf einem Friedhof zu graben, um einen Cache zu finden, finde ich schon ziemlich schräg. Also vergraben ist natürlich. Okay, ja, wäre jetzt die gesteigerte Variante. Das. Ich habe auch schon mal einen Cache gehoben, der war auf dem Friedhof versteckt tatsächlich, also dann in so einem Baum drin. Ich finde eigentlich, also was ich in Ordnung finde, ist, wenn man auf den Friedhof gehen muss und man muss dann da eine Jahreszahl ablesen oder irgendwelche Daten da erfassen, um woanders dann weiter zu cachen. Ich finde, Dosen sollte man da jetzt nicht verstecken, so, aber dass man da mal sich drauf bewegt als Geocacher und halt ja im Rahmen von einem Multicache, das finde ich in Ordnung. Wie sieht es denn aus mit Caches auf Spielplätzen? Also ich war mal in Multi unterwegs und da war eine Station am Spielplatz und ich habe mich ziemlich blöd gefühlt, da zu suchen, vor allen Dingen, weil da immer ganz viel los war, vor allen Dingen von der Jugend, die dort unterwegs war. Dann, es war schwierig, überhaupt mal Zeiten zu finden, wo dann da nichts los war. Also ja, Spielplatz-Caches vielleicht dann eher für Kinder, also dass es dann spezielle Kinder-Caches sind, so. Also vor allen Dingen, wenn man da viel rumsuchen muss. Also auf dem Spielplatz sich dann lange rumdrücken müssen und Also rund um Spielplatz ist auch nicht gut in den Büschel. da habe ich mich nicht so wohl bei gefühlt. So. Ja, kann Also wenn man ich. einfach auf den Spielplatz geht und muss dann da die Schrauben an der Klettergerüst zählen oder so etwas, das schon eher, dass man da mal unauffällig sich bewegen kann und rübergehen kann. Ja, aber da unter die Schaukel drunter kriechen. Oder durch die Röhre rutschen am besten. Oder, ja, genau. Oder eben am Zaun wirklich in den Büsche suchen müssen. Das ist auch klasse. Am besten noch mit einer Handvoll Bonsche in der Hand und den Kleinen was zuwerfen. Ja, das ist immer wieder schwierig. Liest du denn die Cache-Listings, bevor du losziehst? Aber du als Papiercacher dann wahrscheinlich schon, oder? Ja, aber jetzt vielleicht auf dem iPod nicht mehr. Ja, mal mehr, mal weniger. Also ich bin da auch schon einige Male blöd reingefallen, einfach weil ich nicht verstanden habe, dass die Startkoordinaten nicht die Stationen der ersten Station waren und suche mich dann blöde an den Startkoordinaten und denke mir dann mal wieder, ach Idiot, guck dir doch das Listing an. Also das ist mir auch schon oft passiert. Ich nehme das Listing mit und mit dem Vorsatz, es dann vor Ort mir mal zu Gemüte zu führen. So mache ich das. Vorher lese ich es eigentlich nicht. Bei einem Multi, wo dann klar ist, man braucht noch irgendwie Hilfsmittel und Zubehör, dann gucke ich dann ja, schon, klar. Was braucht man denn, was gibt es da an Anforderungen, worauf muss ich mich einstellen, dann schaue ich schon eher. Aber wenn es dann so eine Tradi-Runde ist, dann nehme ich das Listing halt mit. Mhm. Wie lockst du Caches, die dir nicht gefallen haben? Ja, das ist ja ein ganz interessantes Thema überhaupt, das Cache-Loggen und wie man das macht. Also ich finde, es geht im Log geht es um mein Erlebnis bei diesem Cache, an diesem Cache. Ich finde, es geht nicht um so ein Bewertungsforum, also hopp oder top. Es geht auch nicht darum, dass ich meine Unzufriedenheit, meine persönliche Unzufriedenheit da kanalisiere und ablasse. Ich finde, es geht darum, was hab ich da dran, was habe ich damit erlebt, wie war das, da zu sein. So. Und ich finde, der Log ist auch ein Honorar für den Cache-Owner. Also, ich muss mal sagen, also Leute, haltet euch die Cache-Owner warm, die machen sich viel Arbeit, die freuen sich, wenn sie Logs kriegen, die freuen sich, wenn sie ein bisschen was mitkriegen von dem, der da gesucht hat, wie das für den war, was er da erlebt hat. Darum geht es im Log. Und also wenn mir ein Cache wirklich nicht gefallen hat, also wahrscheinlich denke ich, logge ich eher kurz. Und sachlich. Und wenn ich eine Kritik ab an dem Cache, also ich möchte von mir behaupten, dass ich das eher nicht gelockt habe bisher, sondern dann vielleicht einem Owner zugemailt habe, also vor allen Dingen, wenn es dann um wirklich sachliche Dinge geht, also wenn es wirklich irgendwas zu kritisieren gab oder irgendwas funktioniert nicht, dass ich das dann eben mit dem Owner so mitteile nochmal. Ja, macht ja auch Sinn. Du gehst dann natürlich auch so ein bisschen. Bei den Logs habe ich immer so ein bisschen das Problem, wenn man kritisiert, noch nicht mal ganz so schlimm, aber zum Beispiel dieses Needs-Archiv, was ja manchmal so angebracht sein mag, ist trotzdem eine beknackte Eigenschaft von Geocaching.com in meinen Augen, weil es immer diesen Pranger-Effekt hat. Es müsste einen Button geben, wo ich sage, überprüf mal, und dann müssten die Reviewer Bescheid kriegen, ohne dass das gleich alles veröffentlicht wird. So. Und dann kann man prüfen, ob der Cache in Ordnung ist. Aber durch dieses, wenn du in das Archiv klickst, dann hast du sofort diesen Pranger-Effekt. Dann ist der Owner sowieso schon mal sauber. Und bei Logs sehe ich es ganz ähnlich. Wenn du da kritisierst, hast du immer das Problem, dass die auch schnell mal diesen sich so an die Öffentlichkeit gezerrt fühlen. So nach dem Motto, hier habe ich Scheiße gebaut. Deswegen kann ich schon nachvollziehen, wie du das sagst. Bloß wenn du sagst, das ist das Payment sozusagen für den Cache, da habe ich dann das Problem, dass ich tatsächlich manche Caches habe und dann logge ich sehr kurz, wo ich mich frage, sorry, da hat sich keiner Gedanken gemacht. Der hat wirklich einen Backlink hinter den Baum geschmissen. Und zwar an einer beschissenen Stelle. Also gibt es ja durchaus auch. Also wo du wirklich hinter Baum an einer vielbefahrenen Straße nicht mal getarnt einen Backlink findest. Und das ist die Frage, was schreibst du dann noch? Ja, also so einen Cache, den darfst du mit Fug und Recht dann kurz und knapp loggen. Das würde ich dann auch nicht anders machen. Aber da bin ich jetzt in der Betrouille. Ist es da okay, ich mache es mittlerweile nicht mehr, aber ist es da okay, den auch negativ zu loggen? Also wirklich nicht, also beleidigen geht nie, aber mit deutlichen Worten zu schreiben, was man davon hält, oder sollte man lieber nur kurz loggen? Wie meinst du, was siehst du das? Also da kämpfe ich jedes Mal mit mir. Schreibe ich einfach ein kurzes Statement, ja, habe ich gut gefunden, vielen Dank für den Cache, Ende? Oder schreibe ich, also sorry, aber das ist wirklich Mist? Naja, also ich sehe das so, dass es liegt ja in meiner Verantwortung. Also ich ziehe los, ich entscheide mich, ich gehe jetzt geocachen und ich sehe ja schon ungefähr, worauf ich mich einlasse. Also ein einfacher Tradi, Und wenn da eine bestimmte Terrain- und Schwierigkeitswertung drin ist und auch nicht sonst was im Blog jetzt drin steht, dass es das ein besonderer Ort oder irgendwas ist, dann stelle ich mich darauf ein, ich gehe da hin und finde die Dose mehr oder weniger toll. Und vielleicht ist es einfach nur, dass ich da hinkomme, es ist blöd versteckt und ich schreibe dann halt dann meine Initialen rein. Gut, schön und gut. Also ich finde, dann kann man Cache dann halt einfach kurz und knapp loggen. So. Und gut, also, aber ich bin dafür verantwortlich. Ich hab mir das rausgesucht. Wenn ich diesen Tradi angegangen bin und der mich jetzt nicht böse überrascht, so, dann ist doch gut. Ja, okay, klar. Na gut, da gibt's, glaube ich, 5000 Cacher und 6000 Meinungen zu. Deswegen finde ich es immer ganz spannend, wie das so jeder sieht. Ich bin da mit mir selbst immer noch nicht, noch an kein Ende gekommen. Ich war gerade abgelenkt Oh. vom Kommentar. Schrecklich finde ich, wenn die Kescher schreiben, ist ja nur ein Tradi, war ja zu erwarten. Warum suchen sie dann? Ja, eigentlich hat das damit gar nicht schlecht zusammengefasst, muss ich ehrlich sagen. So geht es mir manchmal auch. Selbst wenn ich böse geschrieben habe, denke ich danach, ach, man musste das jetzt machen, du wusstest doch vorher, was kommt. Also so ganz abwegig ist das nicht. Naja, weiß ich nicht unbedingt. Also ich denke jetzt zum Beispiel im Herbst an die Tour zurück, Lehrgang gehabt in einer fremden Stadt. Sollte auf Montagmorgen da frisch antreten. Das heißt, ich habe das Hotelzimmer schon am Sonntagabend bezogen. So, bin extra schon zeitig losgefahren, Sonntagmittag da gewesen, wollte cachen. Hab gesagt, okay, ich gehe jetzt einfach mal los, ich suche die 10 dichtesten Tradis um das Hotel herum. Da habe ich keine Ahnung, was mich erwartet. Da wird einfach, denke ich, in dem Moment, wo ich dann losgehe, alles irgendwo dabei sein. Da wird irgendwie der Paddling in der Baum sein, der Ja, irgendwo im Hundehaufen ja. steckt. Da wird aber auch irgendwo eine Sehenswürdigkeit bei sein, die ich sonst nicht entdeckt hätte ohne das Cachen. So, also ziehe ich mal los und finde dann halt irgendwo so einen Querschnitt. Ja, aber wenn du jetzt einen schlechten findest, ist einfach die Frage, da kann ich so auch sagen, kann ich gut verstehen, zu sagen, fasse ich mich einfach kurz, aber schreibe nichts Negatives. Also ich versuche es mir tatsächlich auch so anzugewöhnen, weil ich sage mir immer, wenn ich mal in Ruhegefahr sah, selbst dieser hinter den Baum geschmissene Paddling, den mache ich ja scheiße finden, aber der den da hingeschmissen hat, der hat sich trotzdem irgendwie Gedanken gemacht. Okay, nicht gerade viel vielleicht, aber er hat sich irgendwie was dabei gedacht. Mag ja nicht mein Geschmack sein, aber es ist dann einfach die Frage, ob ich jetzt das Recht habe, in seinem Loch rumzudödeln. Aber ach, das Thema machen wir, glaube ich, mal irgendwann einen ganz eigenen Podcast von so vielen. Okay. Wenn der Cash gar nicht geht, sollte man das auch in seinem Log auch schreiben. Ja, warum? Für andere geht der ja. Es gibt ja Caches, wo ich auch sagen würde, völlig scheiße. Unter anderem fast jeden Power Trail, weil ich Power Trail schon nicht mag. Und andere lieben die und die Dinger werden überlaufen. Also können sie nicht so schlecht sein. Ja, da ist dann aber auch die Sache, wie schreibst du es? Schreibst du rein, das war einfach Mist? Oder sagst du, hat mir nicht gefallen, das ist beleidigend oder eben nicht? Ja. Aber wenn ich mir angucke, in Harburg gibt es einen, da habe ich wirklich mal böse gelockt. Da habe ich reingeschrieben, das ist der beschissenste, den ich je gesehen habe. Und deswegen logge ich den auch nicht. Weil der wirklich zwischen einer sechsspurigen Eisenbahn und einer vierspurigen Straße liegt. Und zwar im Dreck der Eisenbahn. Und die Dose ist alle 3 Wochen weg, weil sie vom Zug der Eisenbahn auf die Schienen gezogen wird. Und dazu schreibt der Owner noch, dass er auf der anderen Straßenseite im Gebäude sitzt und dich beobachtet, weil er das witzig findet. Und da habe ich wirklich reingeschrieben, das ist der beschissenste Ding. Da hat er zu mir geschrieben, naja, du hast 5.500, da musst du doch eine ganze Menge Scheiße gemacht haben. Ja, und sei das der beschissenste. Aber trotzdem hat der Founds ohne Ende, weil der einfach für die Statistik gut ist. Da fährst du nämlich ran, greifst in diesen Dreck und hast die Dose da. Und ich glaube, wenn du nicht reingreifst und sagst, du hast die gelockt, kann dir auch keiner widersprechen, weil die Dose eh alle 3 Wochen wieder auf der Eisenbahn liegt. Also ach, schieben wir das Thema mal weiter. Okay, wie reagierst du auf Caches, Entschuldigung, wie reagierst du auf Logs, die deine Caches kritisieren? Ja, bin ich natürlich einfach an einer ganz empfindlichen Stelle getroffen. Ist ja klar. Also mich packt ja das schon beschriebene Cache-Fieber und dann gibt es für mich nur noch diesen einen Cache. Also das ist der Bewusstseinsinhalt, alles Streben, alle Leidenschaft geht dann in diese Richtung und ich denke dann natürlich, ich denke eigentlich immer, wunders, weiß, was ich da wieder gemacht habe und bin nachher dann ganz erstaunt, wenn das Listing dann online steht und die ersten Logs eintreffen. Ach ja, ist ja doch nur ein Geocache. Aber es steckt einfach so steckt diese ganze Leidenschaft so da drin. Und wenn dann jemand kommt und das vielleicht für mich auch nicht nachvollziehbar dann irgendwie da kritisiert oder negativ lockt, dann trifft mich das an einer sehr persönlichen, empfindlichen Stelle. Da bin ich sehr, sehr empfindlich, Machst du ja. das denn überhaupt oft? Also ich muss mir vielleicht jetzt auch mal für die Zuhörer, die ihn hier nicht kennen. Also wir reden hier eigentlich nicht mit einem normalen Cash-Owner, um das mal so zu formulieren, sondern eher einen, der so im Bereich 4-4er und sowas liegt. Also aufwendige Multis oder komplizierte Mysteries. Leitplanken-Caches eher nicht. Deswegen nur für die Hörer, damit die überhaupt wissen, warum wir so nachfragen. Hast du denn überhaupt oft wirklich negative Logs gehabt? Ich kann mir das gerade vorstellen. Bei den Caches, die ich jetzt bis jetzt jedenfalls von dir gemacht habe. Nein, ich kann da nicht groß drüber klagen, aber wenn es dann mal vorkommt und ich es auch nicht so gerechtfertigt finde, oh, das trifft mich schon. Das trifft mich, das muss ich sagen. Das glaube ich, bei den Caches kann ich mir das wirklich gut vorstellen. Ich wollte gerade den letzten lesen, was sagt er? Cache auf einem Schulhof. Wow, ja, okay. Aber Schulhof ist ja ähnlich wie Spielplatz, Stand, ja, grundsätzlich aber schwierig. stand das in der Beschreibung? Das wäre die Frage. Wenn das in der Beschreibung stand, kann man schon wieder fast nichts sagen. Ansonsten, ja, das fände ich jetzt auch ein bisschen unglücklich. Das ist keine Frage. Weil Spielplatz ist immer, ach, ich komme da als Mann Mitte 40 in Outdoor-Klamotten mit irgendwas in der Hand und wühle in den Büschen rum. Ah, ja, okay, gebe ich ja zu. Würde ich jetzt auch. Das macht einen komischen Eindruck. Wie hältst du es denn mit Telefonjoker? Ich versuche die völlig zu vermeiden. Also einmal habe ich bei meinen Caches da schlechte Erfahrungen gemacht, weil durch die Telefonjoker kommen die Leute manchmal auf völlig falsche Spuren. So. Also dann habe ich was verändert, zum Beispiel an dem Cache, und der Telefonjoker sagt aber, der Hinweis ist da und da versteckt. Und dann sagt der Geocacher dann wieder, ja, mein Telefonjoker hat gesagt, da und da ist der Hinweis, der ist verschwunden, jetzt braucht er Wartung oder sowas. Oder ich ändere was an Konstruktionen oder so, und Leute kriegen falsche Hinweise. Auf der anderen Seite habe ich selber schon mal einen Cache dann mit Telefonunterstützung gefunden. Da hatte der Owner seine Telefonnummer angegeben bei der ersten Station, und das hatten wir mitgenommen. Waren dann den ganzen Tag unterwegs, war auch ein herausfordernder Cache, und es war kalt und nass, Und und wir irgendwann reicht's wollten nach Hause und einfach. diesen Cache einfach finden. Da habe ich dann zweimal diesen Owner genervt, den armen Owner, der uns eigentlich nicht viel sagen konnte. Wir haben den Cache dann nachher doch gefunden, aber so ein blödes Gefühl blieb Blieb. dann so. Ne? Also, ich halte es jetzt eher so: wenn ich den nicht finde, dann finde ich ihn halt nicht. Also, wenn es ein einfacher, normaler Cache ist, ja gut, dann habe ich halt dann diesen einen Punkt nicht. Und wenn es ein besonderer Cache an spezieller Location ist, ein Lost Place oder so, dann bin ich an dem Ort gewesen, bin da rumgestromert, habe so ja eigentlich viel mehr Zeit gehabt, diesen Ort zu erkunden, meine eigenen Entdeckungen da zu machen. Unfreiwillig, ja, stimmt. Und ich brauche doch diesen Punkt nicht. Ich brauche doch auch nicht jetzt in meiner Statistik, ich habe den und den und den Cache gefunden, weil das besondere Caches sind. Also da bin ich von ab. Also ich muss nicht auf Teufel komm raus jedes Ding unbedingt finden. So. Also dafür mir. Also nicht wegen dem Punkt, weil da bin ich punktmäßig so weit in der Mitte, dass ich eh wieder nach oben, nach unten noch irgendwas bewegen werde. Aber, also ich sag mal so, mittlerweile gewöhne ich mir eher den Telefon, oder versuche es auch zumindest, mir den Telefonjoker abzugewöhnen, weil erstmal ruft man den mich viel zu schnell an, wenn man sich das erstmal angewöhnt. Das ist eine ganz dumme Angewohnheit. Und zweitens ist der Effekt einfach geiler, wenn man das dann doch noch findet aus eigener Kraft. Aber ich möchte doch, wenn ich das nicht schaffe, dann maile ich irgendwie an und frage, damit ich dann später das Versteck weiß. Ich will einfach das Versteck dann noch gefunden haben. Gerade bei Lost Places oder ähnlichem. Also dann fahre ich ein zweites Mal hin. Das tue ich mir schon an. Dann maile ich einen an und sage, gib mir mal einen Tipp, damit ich da weiterkomme. Ich habe es einfach überhaupt nicht geschafft. Und dann, also doch, das möchte ich schon. Das Versteck, das ist dann wieder so der Ehrgeiz, scheiß auf den Punkt. Der ist beim Lost, wenn ich Lost Places mache, ist das eh verschenkte Statistik. Weil der dauert viel zu lange für einen Punkt. Aber das Versteck möchte ich dann schon haben. Übrigens, einen schlechten Cache wurde gerade genannt hier, weiß. Ich glaube, MB meinte einen ganz bestimmten. Okay, haben wir noch was da, was wir da? Nö. Was ist? Ach, Owner, die. Das habe ich auch schon mal gehabt. Owner, der nach einem negativen Log den Text geändert haben will. Das wollte einer für Virtual in Spanien auch von mir. Ich habe gesagt, du kannst mich mal. Ja, ehrlich, da sollte man. Ich habe da gar kein Problem mit gehabt. Das war ein virtuell und man sollte eine Zahl finden. Und ich habe eine Zahl gefunden an diesen Koordinaten, mit Heike zusammen sogar. Und dann kam so eine Mail nach dem Motto: Die ist falsch. Wie kann man denn so doof sein? Die ist doch eindeutig, die Zahl. Und nächsten Tag kriege ich eine Mail von Sobo, der schreibt: Ey, wir waren auch nicht sicher, was das sein soll. Und dementsprechend hatte ich dann auch gelockt, dass ich das nicht so toll fand. Also auch gerade diese dumme Anmache dann noch. Und dann kam eine Mail zurück: Ich soll das bitte ändern. Dann lösch mal, wollen wir mal gucken. Steht da heute noch das Log? Ja, okay, aber nur ein kleiner Ausschwung. Was hältst du denn von den neuen Challenges? Ich habe mir das noch gar nicht so genau angeschaut. Hey, Gordo übrigens, die wissen sogar, was es ist. Entschuldige, dass ich hier Das war der Virtual. Also ich glaube, also wenn ich das soweit verstanden habe, ist das sowas wie eine ausgelagerte Lockbedingung. Also weil ja irgendwann Lockbedingungen strikt verboten worden sind, dass dann gesagt wurde, okay, man kann Bedingungen aufstellen, aber das sind dann halt Challenges. Genau. So ist das. Grob ist es das, ja. Also für mich ist der Reiz am Geocachen mit diesem fantastischen GPS-Gerät unterwegs zu sein und dann einfach an bestimmten Orten zu tun zu haben. Und von mir aus kann dann auch der Owner sagen, ja, jetzt mach mal dies und das oder so. Und wenn ich will, mache ich das und wenn nicht, dann lasse ich es halt so. Also da war ein einfacher Cache irgendwo im Wald, da sollte man dann seine Schuhe ausziehen und sich da auf eine Bank setzen da und die Füße fotografieren, wie man da sich da gerade wohlfühlt. So. Und dazu hatte der Owner da eingeladen und es hatte niemand gemacht vor mir. Und ich war irgendwie, weiß ich nicht, der 15. Finder oder so. Und ich habe das dann gemacht, so, weil ist ja nichts dabei. Und habe dann eine Mail gekriegt von dem Owner, der sich sehr freute, so, dass ich da einfach mitgemacht habe, den Spaß. Also wenn, dann würde ich sowas machen, wenn es mit dem Cache in Verbindung steht. Also von mir aus kann es auch Cache-Bedingungen geben. Also Das wäre mir recht. ich erfülle die heute noch. Wenn sie noch drinnen stehen, stehen dann ja heute freiwillig, solange ich sie okay finde. Wenn ich mir Dreck ins Gesicht schmieren soll, hört spätestens auf. Aber die Füße hätte ich mir sicherlich auch fotografiert. Ist ja ohne seine Schuld, wenn er das Elend sehen muss. Kann ich das ja nicht tun. Mach dich zum Affen. Ja, das machen wir immer. Siehst du, die haben die Zahl auch lange gesucht. So. Meine Ehrenrettung, El Gordo. Vielleicht hört die Ohnerin ja irgendwann mal zu. Was hältst du von T5ern, also Klettern, Tauchen und so weiter? An sich ganz gerne, wobei, also wenn es nur ums Klettern geht, also gehen in den Wald und klettern den Baum hoch, ist es für mich jetzt nicht mehr so reizvoll. Aber wenn es im Zusammenhang steht mit einem größeren Multi und dann sind halt auch Stationen dabei, wo man sich dann mal abseilen muss oder worauf klettern, wo man ohne Seil nicht Also, kann. du kannst richtig klettern, oder? Also, so mit Kletter, mit, wie heißt das hier? Also ich habe eine Kletterausrüstung Ah, und okay. ja, habe mir das so ein bisschen zusammengegoogelt und in Selbsterfahrung beigebracht. Bis jetzt scheint es ja geklappt zu haben. Ich sitze immer noch hier, manche haarsträubende Aktionen waren dabei. So als reiner T5er, also nur kletter hier hoch, wirft dein Seil da hoch in den Baum und kletter da hoch, lockt mich nicht so sehr. Muss ich sagen, ist ja auch immer ein gewisser Aufwand, man muss dahin, die Kletterausrüstung dabei haben, das Wetter muss stimmen. Nee, man kann das auch mit Strickleiter machen, auch ein bisschen aus Erfahrung. Wenn man eine hat, jo. Das macht auch Spaß. Hat am Anfang viel Ärger mit den Kletterern gegeben, aber irgendwann haben sie sich dann beruhigt. Also es ging dann. Was hältst du von Lockbedingungen? Na, den hatten wir da schon. Also War gut. eigentlich so. Hat er Ich nicht finde gerne. Lockbedingungen eigentlich gut. Also auf freiwilliger Basis kann man ja Logbedingungen bereitstellen. Das fand ich auch gut, dass sie das so mehr oder weniger verboten haben, aber als Wunsch zugelassen haben. Weil das finde ich am coolsten. Dann kannst du selbst entscheiden, ob das machst oder nicht. Weil viele Lockbedingungen, ich würde diese Walddusche, kennst du die? Die würde ich ja nie ohne Bild machen. Da muss man irgendwo mitten im Wald, ich glaube, wo ist das? In Nordrhein-Westfalen, weißt du das? Irgendwo da unten ist das auf jeden Fall, im Süden für uns. JWD, Da kannst musst du du. tief in den Wald und dann unter so einer Quelle, die praktisch aus dem Berg kommt, dich darunter stellen und duschen, davon ein Foto machen. Und das ist sehr kaltes Wasser. Und das Ding würde ich nie ohne dieses Foto machen. Das ist eigentlich der Gag des Caches, da die Dose zu unterschreiben. So wie, ach, herrlich. Da muss ich auch, irgendwann werde ich dort noch hinfahren. Was hältst du denn von der Idee, einen Verein oder eine andere Form von Ansprechpartner zu gründen? Das wird ja jetzt gerade im Moment, treiben sie diese Sau wieder kräftig durchs Dorf. Ach, fürchterlich. Also es gibt doch in Deutschland mit Sicherheit schon genug Vereine für dies und das und jenes und Strukturen und Satzungen und Mitgliedsbeiträge oder was weiß ich. Also es ist doch schon eine Community, das Geocaching, und wie ich finde, eine sehr lebendige und Ja, aber dynamische. also es geht ja nicht um so jetzt wie Events oder auch in Lüneburg. Ihr habt da wirklich sowieso so ein eigenes Leben für euch. Ihr habt viele Gruppen am Anfang schon gehabt. Es geht eigentlich, glaube ich, so mehr um diesen Punkt Ansprechpartner für Jäger, Gesetze, für Wald, für Regierung, für was weiß ich nicht was. Ach, so eine Ja, Anlaufstelle. offizielles Frontend, ein Ja, Sprecher. sowas in der Art. Darum geht es, glaube ich, erst. Also Vereine werden jetzt mittlerweile auch so langsam. Es gibt so Geocaching Nord oder so heißen die. Und Geocaching Hohe Norden. ja, genau, Geocaching Hoher Norden, das ist so eine lose Verein. Also, das ist eine Geschichte. Aber es gibt also so dieses hauptsächliche Argument ist immer, die Jäger werden immer mehr ein Problem, weil die Geocacher nicht wollen und deswegen jetzt einen Ansprechpartner zu finden. Und da ist einfach die Frage, was hält man davon? Ich denke, dass sich das auch eigentlich ganz gut so aus der Community raus regeln kann. Also es gibt auch Events, bei denen Jäger eingeladen werden, bei denen Naturschützer eingeladen werden. Also ich war selbst auf dem Event, da ging es um das Thema Naturschutz und das war ein Naturschutzgebiet und es waren zwei Vertreter vom Naturschutz dann da, die halt ihre Sichtweise da auch vorgestellt haben und dann wurde das so ein bisschen kontrovers diskutiert und abgestimmt. Also ich finde, das kann so aus der Community kann das so sich ergeben und leben. Also ich sehe das auch nicht, wie man das machen wollen würde, Das also frage ich mich ehrlich wie gesagt das auch nicht. konkret umsetzbar wäre. Also den Geocaching-Sprecher Deutschland oder den Geocaching-Präsidenten. Größte Dose. Ein hoffentlich Ich meine, Präsidentenamt ist ja gerade frei altlastfreien Also würdest du wahrscheinlich auch dich deren Regeln eher nicht beugen, gehe ich mal von aus. Also ich würde das Amt annehmen, ich mache das. Okay, da haben wir so einen Freiwilligen, vielleicht wählen die gleich. Auch übrigens, Walddusche ist Rheinland-Pfalz. Ist das nicht Nordrhein-Westfalen? Also alles eine Oh, Bespoke jetzt sagst du was sagst, unten. geht's ja gleich Ist wieder. alles südlich von Niedersachsen. Ja, alles südlich von Niedersachsen ist alles Ja, doch Mist. alles Rheinland irgendwas da, mein Gott. Stellt euch nicht so an. Guck mal, Vereine wollen sie ja auch alle nicht so richtig, ne? Also wer die Waldhusche nicht kennt, der GC-Code wurde uns ja auch gerade zugesteckt. GCKA1T, Ach, das wer da mal stimmt. nachschauen möchte. Ach, und denn wir müssen jetzt auf Werbung machen, die müssen Applaus drücken, dann wären wir wieder ganz vorne in irgendeiner Statistik. Ist immer gut, vorne in der Statistik zu stehen. Was haben wir denn noch? Bist du Numismatiker? Also, ob ich speziell Coins sammle, also sammeln finde ich völlig uninteressant. Also die Dinger dann tatsächlich da zu Hause in so einem Ordner zu haben und also die sind schön. Also es gibt wirklich wunderschöne Coins, aber ich finde, die müssen reisen. Die müssen Apropos, einfach. bevor ich das vergesse, welche willst du? Die müssen ja unterwegs sein, aber die kann man auch auf den Weg Ja, bringen, ja? eine Ne? davon ist deine, welche immer du möchtest. Nehme ich doch die. Das ist unsere Podcast-Coin. Ja, Ich fand die wunderschön. schwarze so schön und alle nehmen die helle. Ich finde, es ist ja deprimierend. Vielen Dank. Ich habe halt gar gerne. Wir sind froh, dass du hier bist. Also wir haben zu danken. Aber also kein Sammler, sondern eher Ich finde, losschicken. das sind Wandergegenstände und die müssen unterwegs sein. Wobei der Schwund ja wohl enorm ist. Also ich habe Ja. selber gar keine Coins, ich habe nur Travel Jetzt Bucks ja. unterwegs. Jetzt habe ich eine Coin, jetzt muss ich mir überlegen, ob ich sie wirklich aus der Hand geben will oder Da geht das ob schon ich mal doch so. zum Sammler Von werde. unserer Seite ist das wirklich, also mach wie du willst. Also da habe ich überhaupt kein Problem mit und wenn die weggeschmissen wird. Wir möchten unserem Gast damit nur eine Freude machen, mehr nicht. Und der Rest ist mir. Also die könnt, ich glaube, die wird auch nicht geklaut. Ja, es ist ja keine spezielle, also es ist schon eine Inzwischen. spezielle Coin, aber es ist keine. Das sind diese. Also es gibt ja diese Coins, die du machen lassen kannst, da musst du immer gleich 500 Stück oder so von machen lassen. Da bist du noch ein paar tausend Euro dabei, mit denen du in Vorleistung gehen musst. Und irgendwann haben Sepp und Bertha dieses hier erfunden. Das heißt, der Rohling ist praktisch fest. Den Ein kriegst Personal du, Geocoin. genau, den kriegst du in ein paar verschiedenen Varianten und dann den Aufkleber machen sie dir dafür praktisch speziell. Muss ich auch sagen, ich habe ihr den Entwurf hingeschickt, den haben wir dann gemeinsam weggeschmissen und Bertha hat dann diesen Entwurf gemacht, der wesentlich schöner aussieht. Ja, dass mit den Coins, die verloren gehen oder geklaut werden, ich denke, dass das mit dem Klauen, das ist, bin ich der Meinung, immer das geringste Problem. Das gibt es natürlich auch, aber ich denke, viele werden einfach von unwissenden Cachern mitgenommen Ja. als Tauschgegenstand oder nehme ich mal mit, gucke mir das an und bei Desinteresse fliegt es dann irgendwo in die Ecke und versauert da. Schreib mal auf Team Looking, das können wir als Gast schon mal festhalten. Die sind zwar auch, glaube ich, auf Twitter, aber bieten sich gerade als Gast schon mal an. Guck mal, selbst die Kopien und die Icon Roulette-Tags werden verloren. Also ich fasse nicht, was heute alles geklaut Ich habe wird. Am von besten machst du ein diesen. TB, hässlich und groß. Die kommen nicht weg. Aber die wandern auch nicht. Oh, doch, eigentlich schon. Es gibt immer noch so Bekloppte wie mich. Ich nehme eigentlich nur gerne große TBs mit, die man schlecht wieder los wird, weil ich es einfach witzig finde, so ein Stück Bahnschiene durch die Gegend zu schleppen, so 3 Kilo vorne im Auto zu liegen zu haben und irgendwo zu suchen, wo man die hinbringt. Ich finde das heute noch schön. Also, das finde ich ein Anreiz immer noch. Also toll finde ich bei den Sachen, wenn du so einen großen TB hast. Bist du eine Runde unterwegs mit zwei, drei anderen Cachern und sagst im Auto auf dem Weg zur Dose, ich habe einen TB mitgenommen, den logge ich hier heute in den Cache ein, will den vielleicht irgendjemand gleich schon in die Tasche bekommen und mitnehmen. Ja, gib mal her. Und dann rückst du erst mit der Bahnschiene raus, das hast du jetzt noch nicht erzählt. Dann nimm das mit. Guck mal, wenn wir Team Looking hier haben, wir noch 1,5 Meter Leitplank. Die Ja. kannst du dann mal mitnehmen. Dann Dienstagsrunde. Mach mal Kofferraum Sehr auf, ich habe da noch ein TB mit. schön. So, Doch, wo wir das Thema gerade haben, wir haben da noch eine Tracking-Nummer von unserer Podcast-Geocoin hier mal zu nennen, wer also das covern mag. Paula, Siegfried, Y, Gustav, Zeppelin, Gustav. Nur zu. oh, die sprechen alle von großen TBs, wir sollten also nicht zu laut werden. So, was haben wir? Dann sind wir mit dem eigentlichen Fragebogen ja schon durch. Den muss ja jeder hier machen. Aber bei dir haben wir natürlich noch ein paar Spezialfragen. Das interessierte mich ja auch. Hast du ernsthaft den Ostrogoschno nur alleine gemacht? Ja, ich wundere mich immer, dass das so eine kleine Sensation ist und die Leute das so speziell erwähnen. Also Oh, also ich dachte schon, warum mein denn Gott, ist der nicht? bescheuert. Das war Warum mein denn erster nicht? Gedanke, weil ich habe den auch gemacht und wir waren, ich glaube, zu sechs, ja, das 6 oder 7 sogar. Das war so ein bisschen doof, weil da trafen sich mehrere Gruppen, sind dann aber trotzdem zusammen los und wir sind da, glaube ich, 8 Stunden durch diese Nacht gelaufen. Also das war schon. Allerdings haben wir an der einen Station ewig verbraten, weißt du, wo man oben, da war so eine Art Laterne, wo das oben dran hing und unten war doch das zum Großen und das war festgefroren bei uns. Deswegen haben wir, glaube ich, an der Station fast 2 Stunden verbraucht. Und deswegen, also das fand ich schon eine reife Leistung. Ich finde ja mal, wenn du alleine, also ich cache auch lieber alleine, aber bei diesen schwierigen Caches bin ich schon froh, wenn man so am liebsten zu viert, mehr auch nicht. 4 ist so, finde ich, die optimale. Also ich bin auch gerne in Gesellschaft unterwegs. Also Wie kommt man dann dazu, den Ostrogoschno nur alleine zu machen? das war eine meiner Urlaubstouren. Also ich war in Deutschland unterwegs und ich war alleine unterwegs und habe einfach diesen Cache gemacht, bin Einfach dann ist gut, gegangen. ich meine. Und ich bin auch sehr gerne alleine unterwegs, muss ich sagen. Also ich weiß dann, ich habe alles selber gefunden, ich habe alles Ja, selber das stimmt. ausgetüftelt, ich habe mich selbst überall durchgeschlagen und bin überall selbst reingekrochen und hochgeklettert. Das ist natürlich auch der Verdienst für mich persönlich höher. Klar. Obwohl es in Gesellschaft natürlich auch einfach viel netter ist, unterwegs zu sein und auch oft auch ergiebiger, weil einfach mehr Augen mehr Ja, sehen. verschiedene Gedankengänge auch, ja. Und Ja. man muss es ja auch, ich finde, man muss sich danach aber austauschen können. Wenn ich den da ganz alleine gemacht habe, ist es immer sowas, da quillt man dann über und wird es aber nicht los, so weißt du, das ist das, also ich fand es auch, ja doch, ich finde das absolut erwähnenswert. Also der Cache war nun wirklich, ich meine, der ist ja Kult, da sind die ja aus Bayern angereist gekommen, um den zu machen. Das muss man ja mal sehen. Der war ja nachher am Ende völlig überlaufen, das Ding. Ich weiß eigentlich ehrlich gesagt gar nicht warum, weil ich weiß gar nicht, warum wir so lange gebraucht haben. Der war schwierig und der war richtig klasse, aber so heraus, wie er manchmal hochgehoben wurde, fand ich dann letztendlich auch wieder nicht. Also, Na, das ist ja eine Verbindung aus dem Ort, der einfach sehr besonders ist ja, absolut, und ja. den wunderbaren Ideen, die da verbaut worden sind, Technik, Schnickschnack, der zum Einsatz kam und der sich einfach wunderbar verband mit den Möglichkeiten vor Ort. Also das alles zusammengenommen, Ja, das ist schon stimmt. ziemlich genial. Also diese Bauwerke da so auszunutzen mit den speziellen Vorrichtungen, die angebracht waren und den vorhandenen einen Schaltkasten umzubauen. Das fand ich allerdings. Dieser Schaltkasten war ja alleine die Reise. Schon genial. Ja, ja, stimmt. Den habe ich schon gleich mehr. Man vergisst das ja auch immer dann so nach und nach. Aber es stimmt, das ist natürlich die Kombination. Ja, stimmt. Das Einzige, was mir ein bisschen vielleicht gefehlt hätte, wäre tatsächlich mal eine Story gewesen. Wobei das jetzt auch Stöhnen auf absolut höchstem Niveau ist. Also der gehört für mich immer noch zu den Top 3, dieser Cache davon ab. Also es ist jetzt nicht so, dass ich den schlecht fand, um Gottes Willen. Also, aber das finde ich, ich finde es erwähnenswert, doch den allein zu machen. Ja, wie ist das mit den Caches? Haben sich auch mal Leute beschwert? Ich meine, heute wären die ja fast gar nicht mehr möglich. Also ich habe mir noch ein paar rausgesucht. Ja, Gleisbogen, Schizophrenie, Dornröschens Garten, direkt da am Nachbarn. Keuler bei Nacht, die waren ja alle doch irgendwie schon ziemlich grenzwertig. Also wirklich hart an der Grenze, wo ich noch irgendeinem erzählen kann, oh, hier wusste ich nicht, dass ich her darf. Wobei ich den Gleisbogen war der, glaube ich, zwischen den Schienen, ne? Wo man nach vorne musste, den fand ich genial. Ja, das waren Gleise, was ja eigentlich nicht darf, aber man muss ja sagen, es sind waren also von großen Bäumen überwachsene Gleise, also eigentlich Gleise im Wald. Also da fuhr kein Zug, so, also zumindest da direkt an der am Cache selber. Mhm. Wobei einmal dann Geocache auch gelockt haben, die haben sich verrechnet halt und sind dann quer über die daneben liegenden Gleise gelaufen, haben gesagt, sie wären fast von einem ICE überfahren worden. Also da habe ich mich natürlich auch zusammengeschreckt. Das hatte ich gar nicht gesehen, dass so jemand auf die Idee kommen könnte. Ich habe, denke ich, auch darauf hingewiesen auf dem, in dem Listing, dass man ja nicht eindeutig benutzte Gleise betreten muss, aber klar, wenn man so unterwegs ist und ist so. Ja. Übrigens haben wir im Moment kein Gewitter, sondern Marco muss leider gerade mal was eintippen. Ich muss nochmal erwähnen, weil das hört man im Kopf. Und bum, bum. Und ich bemühe mich gerade, das so leise wie möglich zu machen. Nee, das bringt nicht viel. Aber es gibt natürlich immer wieder Menschen, die sich da auch, die das nicht gut finden, die das auch sehr deutlich mir mailen oder die das auch in einem Listing posten und da sich für eine Archivierung einsetzen. Oder ja, aber wie begründen Sie das denn? Ich meine, von dir habe ich 2, 3 gemacht, da wusste ich, okay, egal welchen ich davon mache, ich werde da immer an gewisse Grenzen gehen. Dann war mir das schon ziemlich klar. Also ich meine, dann muss ich einfach das Ignore auf den Owner setzen, wenn ich da ein Problem mit habe. Weil das war, also ich fand es jedenfalls, dass es bei deinen Caches eigentlich wirklich relativ klar war, dass oftmals da ja, das schwierig werden könnte. Also ein Argument, was viel kommt, ist, dass es gefährlich ist und dass ich da Menschen auch in Gefahr bringe. So, was mich nachher auch zur Archivierung von einigen Caches auch bewegt hat. Ja, aber will ich wirklich den Log nachher lesen, ich bin da verunglückt oder es ist jemand zu Tode gekommen, wie auch schon geschehen. Also nicht bei meinen Caches, Gott sei Dank nicht. Aber ich habe zum Beispiel bei Zerbrechlich, das war ja ein Gewächshaus. Oh ja, und da haben sich also 2 Personen, also sehr große Schnittwunden zugezogen mit also Krankenhausaufenthalt, Nähen, 15 Stiche oder so. Okay, das war nicht ohne da, ja. Ja, also das will ich solche Logs lesen, will ich sehen, oh, ich habe da jemanden hingelockt wegen meinem Cache und der hat sich da jetzt eine Schnittwunde zugezogen und hat ein bleibendes Andenken an diesen Cache behalten. Ja, aber die Frage ist für letztendlich immer, denn wir hatten ja jetzt diesen ersten offiziellen Cache-Toten da in wo war das, Leipzig oder was? Ja, aber ganz ehrlich, Pech. Also an der Stelle war es auch Pech, ja. Ja, aber wenn du der Owner bist, und das sage ich auch mal, wie du das dann moralisch wegsteckst, ist die nächste Frage. Klar sag ich auch, wenn ich sowas angehe, das ist mein Bier, ob ich mich dem aussetze, ob ich da hochklettere, ob ich da reinkrieche. Ich weise ja auch darauf hin, so, also überlegt euch, was ihr machen wollt und weist auf Gefahren hin, sagt, da sind Scherben, da sind Löcher, da müsst ihr aufpassen. Und dann ist es natürlich eigentlich die Verantwortung des Geocachers, der da unterwegs ist. Aber ja, wenn ich das nachher lesen muss auf dem Log von mir. Ja, kann ich nachvollziehen. Das dann wegzustecken ist auch nicht. Ja, Leichtsinn und T5 sind nicht das gleiche. Nee, das nicht. Aber ein gewisses Risiko ist natürlich immer da. Aber es ist dicht beieinander. Ja, aber beim T5er weiß ich eher, was auf mich zukommt. Ich glaube, da bin ich konzentrierter als bei manchem Dreier oder so. Also wenn ich, denk mal, als wir die ersten Male in den Bauernhof sind mit unserer Strickleiter, als wir noch keine Sicherung hatten und gar nicht wussten, was es ist, war ich wesentlich konzentrierter mit der Leiter zugange, als jetzt, wo wir das mit Sicherung machen. Weil ich jetzt weiß, ich bin rutschig abhängig in der Sicherung. Wenn die dann reißt, dann war das auch Pech. Ich bin trotzdem noch konzentriert bei der Sache, weil die Sicherung hat immer noch diese Eigenschaft, wenn ich da unglücklich, ich nicht sicher, ne? Wenn ich da unglücklich reinrutsche, erhöht sich die Stimmlage und das, da bin ich nicht scharf drauf. Oh, jetzt muss ich mal gucken, was die alle hier, wir wollen auch immer nennen, die müssen wir auch ein bisschen mitnehmen. Wo sind die da eigentlich? Jeder muss für jede Partei ergreifen, aber wenn was passiert, geht alles vorbei, ohne zu helfen. Ja, das weiß ich nicht. Kann sein. Die Leute sollen dann einfach wegbleiben. Ja, viele überschätzen sich auch selbst. Ja, aber das ist ja genau das Problem. Die, klar sollen die wegbleiben, aber das tun sie nicht. Das muss man als Owner auch realistisch sehen. Also, und jeder kann jederzeit abwägen. Das sind alles schöne Sätze, die aber leider in der Praxis, glaube ich, nicht so sind. Ja, weil es jeder für sich wieder anders sieht. Das ist ja das, was ich eben, bevor wir gestartet sind, hier schon mal sagte. Manche haben einfach diesen Punkt, die haben ihre Homezone, die sagen sich, alles, was in 10 Kilometer ja. Luftlinie Entfernung ist, will ich irgendwie loggen, mhm. Wie auch immer. Ja, genau. Und das ist dann teilweise echt gefährlich, weil diese Leute dann halt zufällig diesen T5er in der 10 Kilometer Homezone haben und wollen ihn auf Teufel komm raus zum Smiley auf der Karte machen. Ja, und dann wird's einfach schräg. So schnell kann ich nicht mehr mitlesen, ey. Aber solche Leute sind eben mit dabei. Ja, wirst du immer haben. Ich muss auch mal einen erwähnen, den ich absolut genial fand von der Idee her. Hieß er? Hansala. Der war doch von dir, ne? Hansala. Obwohl der ja eigentlich Pillepalle vom Machen, aber es war einfach genial, das Ding. Muss man mal beschreiben. Ne, beschreib die mal selber. Ich weiß auch gar nicht, was da drin war. Also beschreib ihn mal kurz einfach. Erstmal auch, wie du auf die Idee gekommen bist. Ich fand den einfach. Mach mal komplett Beschreibung. Das überlasse ich dir als Owner, weil der ist so genial, den muss der Owner erklären. Also ich mag ja Technik, Schnickschnack durchaus und habe so ein Lager von Krempel, also bergeweise Sachen, die vielleicht irgendwann mal zum Einsatz kommen oder nicht. Und habe einen Haufen Ideen auch noch, die ja hoffentlich noch zum Einsatz kommen. Und ich hatte schon länger die Idee, ich möchte mal was mit Weckern machen. Also wo dann nur zu einer bestimmten Zeit akustische Signale gegeben werden. Und dann war eben in Lüneburg so eine Aktion, Lüneburg durfte sich Hansestadt nennen und hat dazu Feiern gemacht und die Stadt Lüneburg mit diesen Hansekoggen da dekoriert. So Hansekoggen aus Stahlblech, die an den Laternen angebracht waren, mit Segeln, die dann von verschiedenen Einrichtungen und auch gewerblichen da gestaltet worden waren. Und die hatten einen Laderaum, diese Hansekoggen. Und habe ich gedacht, so, ich mache das jetzt. Also ich lege in den Laderaum dieser Hansekoggen, lege ich Wecker, die aufeinander abgestimmt sind, dass sie nacheinander sich da akustisch melden. Und so mache ich die Wegführung da für den Multicache. Und dann bin ich dann einfach hin mit Leiter und ein paar Bier, um mich da schmerzfrei zu machen, da einfach mit der Leiter durch die Stadt zu rennen. Das wäre jetzt mal eine Frage gewesen. Wann hast du das gemacht? Das war abends, aber es war durchaus noch was los. Und, ja, gerade abends ist doch da auf diesem Marktplatz eigentlich voll. Also hat keiner mal gefragt, was du da... Also ich habe das ja einfach sehr straight gemacht. Also wenn jemand hingeht und lädt eine Leiter da an die Laterne, klettert da hoch und macht da irgendwas, dann ist er sich seiner Sache ja sicher. So muss man das halt machen. Also nicht so heimlich und sich umgucken, sondern einfach hin, hochklettern, so machen. So. Der macht das halt jeden Tag so. Ich fand diesen Cache echt großartig. Also wir sind ja auch abends dann hin und mit Carsten habe ich die gemacht. Wir standen da, dann piepte das los und die Leute saßen alle schön draußen, war ein lauer Sommerabend, haben uns alle für bescheuert gehalten, weil wir von Laterne zu Laterne gelaufen sind. Also der war großartig. Also allein die Idee, obwohl das für einer dann im Anführungszeichen einfachsten war jetzt, also für den Kescher, der brauchte nur ein paar Pieper hinterherlaufen. Also der war ja relativ einfach durchführbar von den anderen. Aber der war für mich weit, weit vorne. Also ich fand ihn schlicht genial. Schade ist ja nicht, wie lange war, ein halbes Jahr oder was, da haben sie die Koggen auch wieder abgenommen. Ja, das war ja nur eine Aktion über den Sommer da. Vorher war schon gewesen, Stintfang. Und da waren dann in Lüneburg Stinte, also das sind eigentlich ganz Ja. kleine Fische, die in der Ilmenau, die fließt durch Lüneburg, da auch gefangen werden und die man in Lüneburg gerne konsumieren kann. Die frittiert man dann und isst sie mit allem drum und dran. Und diese Stinte hing auch an den Laternen farbig gestaltet und da habe ich darum auch schon mal einen Cache gestaltet gehabt. Den kannte ich nicht, aber wie gesagt, die anderen, die Kochen, großartig. Kohlekraft, warum ist der denn zugemacht worden? Das war mal einer, ach, den fand ich scheiß auf die Runde, aber der Final war einfach genial. Die Runde war ja auch schon gut, aber der Final war einfach super. Also da ist es auch der Punkt, dass das nicht ungefährlich ist, sich da unten zu bewegen. Also da nagt ja schon seit Jahrzehnten der Rost und dann ist das ja ausgelegt mit solchen Stahlrostblechen da auch und die ja zum Teil schon äußerst bröselig sind. Dann gibt es da einfach Löcher, wo es tief runtergeht, wo man abstürzen kann. Und dann war es zu dieser Zeit auch so, dass ich langsam merkte, oh, es fängt an zu boomen. Also jetzt kommen sie wirklich in Massen an und es kommen vor allen Dingen auch Menschen an, die so relativ unbedarft Caches auch angehen, für die man also vielleicht schon ein bisschen Erfahrung und Ausrüstung haben sollte. Und dann, als ich diesen Cache dann archiviert hatte, dann traf ich tatsächlich an diesem Abend, also so im iPhone, Geocacher, die mit ihrem Hund da unterwegs waren, sich wacker geschlagen haben, wie sie sahen. Aber das hat mich da eigentlich dann auch bestätigt, so in Ja, der klar. Idee so, oh, mir wird das zu haarig. Ich möchte nicht den Log da lesen, dass da jemand abgestürzt Oh, ist. MB schreibt gerade, dass er da fast zu Tode gekommen wäre. Wie hast du das gemacht? Bist du abgebrochen oder was muss ich mir vorstellen? Ja, MB Betonsäcke hat. gewesen? Ah Ach ja, genau, da. er schreibt. Oh ja. Ja, Wasserschlamm und Unbekanntes, glaube ich. Das sah da ziemlich eklig unten drin aus. Also das Metall habe ich auch tatsächlich, als wir unten waren, na gut, die Leiter musste es ja runter. Aber ab dem Moment, wo ich unten das erste Mal auf Beton stand, habe ich auch kein Metall mehr angefasst, ganz ehrlich. Also ich bin nur auf dem Beton geblieben, weil ich gedacht habe, scheiße, den Beton siehst du eher an, wenn er wegbröselt. Bei dem Metall, das war ja komplett. Also für die, wir müssen ja auch mal für die, die das nicht kennen, für die jüngeren Zuhörer, für die Newbies. Kohlekraft war, was war denn sein Kühlbecken war das? Ja, also es war ja ein Kohlekraftwerk und dieses Kohlekraftwerk ist, ich glaube, in den 80ern abgerissen worden. Alles, was so oberirdisch war, sind jetzt noch Gleise da, die zum Cache gehörten. Und was noch da ist, ist der Wassereinlauf und der Wasserauslauf. Also ein Kraftwerk braucht ja viel Wasser, ist an der Elbe. Und vor allen Dingen der Wassereinlauf, da ist noch einiges auch erhalten geblieben. Und schon da konnte man ja durch eine Klappe dann absteigen und sich in der großen Halle unten aufhalten. War die Klappe offen? Die war offen, ja, Ach so, tatsächlich. echt? Ich hätte sie, denke ich, auch nicht aufgemacht. Also die war offen. Obwohl, stimmt, wir haben neugierigerweise nämlich geguckt und wir haben nirgendwo was gefunden, was aufgemacht worden wäre. Das hätte man ja doch gesehen, die Schleifspuren. Zumindest haben wir nichts gesehen, was ja nichts bedeuten muss. Aber das hatte ich mich schon natürlich gefragt, weil normalerweise macht man ja komplett zu. Nee, das ist auch ein Grundsatz, den ich verfolge. Also es sind ja nun mal sensible Locations. Also wenn klar ist, der Besitzer will das nicht und macht das auch deutlich Ja, dann und beschließen. nachdrücklich deutlich, macht entstehende Löcher zu und Ja. weist auch darauf hin, er möchte nicht, dass da Menschen da Löcher machen in sein Eigentum, um da reinzusteigen, dann lasse ich das auch. Also ein Loch muss vorher vorhanden sein und der Eindruck auch, dass das eher so vor sich hin gammelt und nicht mehr von besonderem Interesse ist. Alle baldigen Rona, bitte genau hinhören. Auch so kann man ein bekannter, guter Verstecker werden. Nicht indem man überall einbricht, was heute scheinbar modern zu werden sind. Zu der Ansage würde jetzt noch dein Thema mit der Filmdose passen. Ja, das stimmt. Das habe ich heute noch gar nicht gebracht. Nee, Das dann muss ich auch noch los. mal erwähnen. Ich war jetzt in Cuxhaven wieder cachen. Filmdosen sind nicht wasserdicht, werden nie wasserdicht und es ist scheiße, eine Filmdose offen irgendwo hinzulegen. Ich werde das jede Folge wiederhaken, bis ich keine von diesen Scheißdosen mehr irgendwo glitschnass oder letzte Woche als Eisblock gefroren wieder einfinde. Sorry, das muss ich immer, das streue ich jede Folge einmal ein, weil die Leute scheinbar immer noch glauben, dass Filmdosen wasserdicht sind. Und dann liegen die da und dann machst du die auf und putsch, dann spritzt das erstmal weg. Und letzte Woche war echt geil. Normal habe ich so einen Schreiber, diese Space Pens, kennst du die? Da kannst du ja mit über Kopf schreiben und auf nassem Papier sogar. Ja, letzte Woche stand ich da und hatte einen Eiswürfel in der Hand. Da konnte ich dann nicht mehr drauf schreiben. Da konnte ich dann nur noch ein Blatt Papier zulegen und die Maintenance loggen. Es scheint wirklich so zu sein, dass Filmdosen das Wasser nahezu ansaugen. Ja. Also wenn in Filmdosen schwarze Löcher sind, ja, und die das Wasser aus der Luft schon heraus. Ja, da kommt ein super Tipp von den Fenix und Team 76. Eine Tüte drumherum machen und dann ist alles gut. Nee, mit Tüte und zwei Tüten ineinander. Damit sorgt man dann für Schwitzwasser. Das hält dann das Regenwasser ab. Also man sieht aber schon an den Kommentaren, dass sie das alle kennen. Ja. Also Tüte finde ich auch mal schön. Das ist sowas für Biologen und Forscher. Da kannst du Tiere entdecken, die es hier gar nicht gibt in Europa. Was haben wir noch? Irgendwas habe ich hier noch aufgeschrieben. Achso, das lassen wir aus hier. Ja, eigentlich haben wir dann schon eigentlich alles so, was ich auf dem Zettel zumindest habe, weg. Was ich immer noch mal gerne wissen möchte, wie findest du denn solche Locations? Also so Kohlekraft läuft man ja nicht vorbei und sagt, oh, da unten ist noch ein riesen Wasserbecken unterirdisch. Also da hatte ich mich schon informiert, da war lostplaces.de gibt es doch, ne? Und da wird auch berichtet über dieses Kohlekraftwerk, wobei ich davon ausgegangen bin, also das ist sicher alles abgerissen worden. Also das steht da eigentlich so drin, ist abgerissen worden und ich habe mir gedacht, wenn da noch was wäre, dann hätte Cosmic Pop schon längst was draus gemacht, dass ich also eigentlich davon ausgegangen bin, das ist nicht mehr da. Aber ich hatte dann einen Cache gelegt, der kleine Bonker hieß der. Und das war so ein kleiner Beobachtungsbunker auf der DDR-Seite der Elbe. Mhm. Und da wollte ich einen Cache legen. Das wurde da halt auf der Westseite, war auch ein Cache an einem Westbeobachtungsbunker. Und da war dann halt beschrieben, da hinten auf der anderen Seite, da liegt dieser Ostbunker. Mhm. Und den habe ich dann gesucht, gefunden, da einen Cache gelegt. Und dann sah ich von der anderen Elbe-Seite, da so diese Betonmauer von dem Wasser Einlass. Und ja, stimmt, Löcher in dieser Betonmauer. Und da habe ich gedacht, wenn da Löcher drin sind, dann muss da ein Hohlraum sein. Das muss ich mir anschauen. So war ich dann darauf gekommen. Also ich bin beim Geocachen mit offenen Augen unterwegs. Ich schaue einfach, ich gucke, ich verfolge die Presse, was da so steht, ob irgendwas aufgegeben worden ist, so, ob irgendwo Bauvorhaben anstehen. Ich kriege Tipps. Ja, klar, aber das kriegst du ja erst, wenn du bekannt bist. Also am Anfang musst du ja erstmal selbst noch geguckt haben. Also als Lost Play-Spezialist, gut, wenn sie irgendwann wissen, dass du einer bist, dann kriegst du, da kann ich mir das vorstellen. Aber am Anfang musst du ja erstmal, so wie kommt man denn auf so eine Idee wie zum Beispiel Keuler bei Nacht? Ich meine, das ist ja, die Halle war die sogar noch benutzt, weiß ich gar nicht. Nee, um Gottes Willen, nee, das stand leer. Das stand leer. Wobei das anfangs ja sehr schön war, da waren ja sogar noch Maschinen drin in den Hallen und das ganze Inventar, also konnten wir richtig schön auf Entdeckungen gehen. Naja, oben auf dem Dach hatte ich das Gefühl, ich gehe da unten schneller auf Entdeckung, als ich möchte. Also das war mit 100 Kilo, sagen wir mal, gut ausgelastet. Also von daher war ich ganz froh, dass ich nicht da unten auf Entdeckung gegangen bin. Das war ja, Keuler bei Nacht war ja eigentlich ein Zitat von was mein erster oder mein zweiter Lost Place Cache da über den Dächern von Keuler. Da ging es ja auch schon rauf auf die Dächer. Also das hat mich einfach sehr fasziniert. Man konnte überall über Leitern oder Treppen konnte man auf die Dächer drauf. Mhm. Und ich habe es einfach so geliebt, so vor allen Dingen so beim Sonnenuntergang da auf diesen Dächern zu sitzen und den weiten Blick zu haben und an diesem Ort sich da aufzuhalten. Das war es, was mich da an diesem Ort da am meisten angesprochen hat, da auf die Dächer zu klettern, da oben zu sein und diese Aussicht zu haben. Und diese, Das war eine merkwürdige Location, war es ja schon. Also wir kamen erstmal an, dann haben wir erstmal zwei Jugendliche aufgestöbert, mit runtergelassenen Hosen da, hinter diesen Stromdingern standen, die Gott sei Dank wussten wir schon, gut, die mummeln uns nicht, die sahen zu, dass wir wegkamen. Aber dann diese Leiter hoch, wie gesagt, mit diesem Licht im Rücken, war natürlich schon, ja, doch heftig. Ja. Zu den den Dächern erinnern. Ich erinnere mich so ein bisschen an einen Lost Place in den neuen Bundesländern, wo ich dann mit dem Mitkescher auch aufs Dach rauf bin. Es ging auch über so eine Feuerleiter, sehr eigentlich recht sicher und bequem hoch. Und ich sagte, Mensch, hier oben, das ist ja witzig, das federt so, als wenn du über so einen weichen Waldboden gehst. Und mein Mitkescher sagte, bei mir federt nichts. Und der war schwerer als ich. Hast eine schlechte Stelle erwischt. Das ist dann nicht mehr so toll, das Gefühl, wenn man dann noch überlegt, in welcher Höhe man sich Oh, da wollte gerade sagen, befindet. kommt doch an, wie tief das runtergeht. Ordentlich. Ja, mein Gott, sind wir eigentlich durch mit allem? Oder haben wir jetzt noch, haben unsere Chat-Menschen noch Fragen speziell? Ich dachte ja, heute wird der Chat viel mehr fragen, aber ne, wir Ja, kann doch trotzdem einiges so. halten sich dezent zurück da. Also mir schwirrt im Hinterkopf immer noch die eine Station aus der Schizophrenie herum. Man stand da an dieser Badewanne. Wir haben da eine ganze Weile gesucht, haben nichts gefunden und irgendwann habe ich dann lustlos auf dieses Knöpfchen gedrückt, um die Schwester zu rufen. Und dann sagte eine wirklich wirre Stimme, ich löse mich jetzt in Säure auf und flüchte durch den Abfluss. Ich glaube nicht nur einmal, Und sondern. ja, herrlich. Stimmt, Also der war richtig genial. Die Station war eigentlich gar nicht an so der schlimm, Station ne? haben wir danach noch Zeit verbracht. Wir haben diesen Knopf dann mehrmals gedrückt und konnten dann gar nicht weg. Also das muss man klar sagen. Das war Also echt gut. deine Caches sind schon weit über Durchschnitt. Da gibt es, glaube ich, keine Frage. Ja. Also da wirst du auch nicht viele finden, die was anderes sagen, glaube ich. Es sei denn, die Party jetzt wieder. Ja, jedes Land hat so seine Blockwarte und die müssen sich darüber aufregen, dass da was nicht in Ordnung ist. Also dann einfach an der Stelle mal einen großen Dank. Also einmal an dich. Du hältst mich ja immer sehr hoch. Ne? Ich bin ja öfters schon darüber gestolpert, dass du meine Caches da Ja. propagierst. Aber auch vielen Dank an alle anderen Finder und für so einigen positiven Log, den es da gegeben hat und tolle Geschichten, die ich da lesen konnte. Also dafür mache ich es ja, also dafür, dass hoffentlich Menschen da schöne Erlebnisse dran haben und ihren Spaß dran haben. Ja, das würden sie dir ehrlich machen. Du bist ja bei dir, bist ja fast mal einen Tag beschäftigt mit jedem Kisch. Eine Frage kommt: Was hältst du von Manzis? Kennst du die überhaupt? Der Gast von Manzis. Ja, mein Problem ist, ich bin technisch nicht dafür ausgestattet. Und also man braucht ja da so ein Smartphone dafür Ja, QR-Reader, und ja. die spezielle App dafür. Also ja, mir fehlt da irgendwie da zum Anpacken dann doch eher. Also es reizt mich jetzt nicht so mehr, das jetzt technisch da mich auszustatten. Ich finde das schon schön, wenn da eine Dose ist, wenn da also tauschen tue ich schon lange nicht mehr, also bis auf Travel Bucks und Coins. Aber ich finde es schön, wenn da eine Dose ist und ein bisschen Krimskrams drin, ein bisschen mal zu gucken Also und ich habe tatsächlich immer noch, also ich tausche gar nicht, weil eigentlich nie was drin ist, was mich irgendwie reizen würde. Aber ich habe tatsächlich immer einen Rucksack voll mit allem Möglichen, was ich rein tue. Bücher oder so oder Filme oder also was ich immer gerade mit habe, so Blu-ray-Filme oder sowas in der Art, was ich zu Hause eh nicht mehr gucke. Das mache ich immer noch gerne, weil ich immer noch dieser romantischen Hoffnung hinterher bin. Vielleicht kommt nach mir mal ein Kind, freut sich, dass es da Film findet oder ein Jugendlicher, der das sich selbst noch nicht leisten kann und dann ist es schön, wenn er da was drin findet. Das finde ich schon. Die Manzis hast du natürlich auch das Problem, selbst wenn du aufrüstest, dass du sehr große Ungenauigkeiten hast, bis zu 50, 60 Meter. Hier ist noch ein großer Fan von dir, der Louis Pfeiffer, ja, das hat er vorher schon gesagt. Lost Places heißt jetzt Geschichtsspuren.de, sonst ändert sich nichts. Ja, aber es ist natürlich so, Lost Places ist sowieso immer so ein Problem. In dem Moment, wo die im Internet erscheinen, sind die in der heutigen Zeit natürlich auch keine Lost Places mehr, weil fast jeder kann mit Koordinaten umgehen. Und dann findest du da wie heißen die, ja, diese Farbkugel-Schießer, die Paintballer, und dann kommen irgendwelche Gruftis, dann kommen diese beknackten Geocacher und ich weiß nicht, wer sich da noch alles rum. Ach, fotografiert wird ja auch noch sehr gerne auf Lost Places. Das ist ja auch immer wieder erstaunlich, was man da so an Film- oder an Und Fotoaufnahmen das machen findet. wir doch auch alle. Also wenn wir irgendwo beim Cachen aufgegriffen werden, dann sind wir doch auch nur Fotografen. Ja, haben nackige Modells dabei, oder? Selbstverständlich. Dann ziehst du dich das nächste Mal aus. Naja, aber kann man ja verstehen. Also ich bin schon von Kindesbeinen auf begeistert von solchen Orten. Man muss halt gucken, wie man sich da bewegt. So. Also ein bisschen umsichtig sein, ja, zu viel Aufsehen erregen, vielleicht auch nicht in so einer ganz so großen Gruppe, vielleicht nicht nachts mit einer Taschenlampe umherstrahlen. So. Oh, es gibt so ein Bild, wo so 8 oder 9 Leute und der letzte mit so einer Geocaching-Fahne durch so Lost Place war, wo du wirklich denkst, die haben es so gar nicht begriffen, aber wirklich null. Oh, da hat es mich geschüttelt. Ich glaube, bei Twitter kam das, ey. Wir hatten mal auf einem Lost Place ein junges Pärchen, das sich dorthin zurückgezogen hat. Jo. Ja, ich habe hier in wie heißt es, in Harburg im Lost Place, also Mini-Lost Place, das war so ein ehemaliges Autohaus, aber wirklich ein ganz kleines, da lag noch die Dildo-Verpackung mit Beschreibung drin, wie er funktioniert. Er selber war nicht mehr da. Ich stelle mir mal vor, dieses Mädel begibt sich jetzt in so ein Gebäude, um das Ding dann da auszuprobieren. Also so was Absurdes habe ich auch noch nicht gesehen. Boah. Strahmann war das, der das, ich glaube, auf Google Plus gepostet hatte, dieses Bild mit der Gruppe, wo der Letzte dann die Fahne hineingetragen hat. Ja, kann sein. Also es sah so selten scheiße aus, diese Geocaching-Fahne hinten drin. Geocaching, ich weiß es gar nicht mehr, welches Land es war. Ich weiß auch gar nicht. Apropos Google Plus, da war heute auch gerade so ein interessanter Link drin. Irgendwie irgendeine Skandalbäckerei Müller, irgendwie, von der ich bisher noch nichts gehört habe, vielleicht zum Glück, hat da jetzt wohl gemeldet, dass sie nicht mehr weitermacht. Und dann war schon gleich die Freude da, juhu, müssen wir unter Beobachtung halten, das könnte ein Lost Place werden. Ja gut, Großbäckerei hat Potenzial. Gut, da könnte man auf Schloss Bellevue jetzt gerade gucken. Da muss ich mal ranhalten, das hält jetzt noch 2 Wochen. Das hat er doch, da hat jemand gewohnt. Ja, das hatten wir, wo ich weiß nicht, könntest du auch kennen, die Elbbrücke nach Hamburg rein. Die letzte vor dem Hotel auf dieser rechten Seite, also dieses auffällige Hotel, da fährst du über die letzte Brücke und da war auch mal Cash drunter. Oder ist der R2D2? Noch? Darf nicht zu so viel, nicht, dass es ihn noch gibt. Auf jeden Fall musste man da Cash technisch auch mal hin und dazu musstest du unter die Brücke und in dieser Brücke kann man gehen. Da sind so richtig Wartungsgänge. So, und ich war da mit Carsten und Rollsplittkalle, jetzt musst du erstmal den Pfeiler hoch. Dafür haben wir denn unser Ausschiebleiter gehabt. Kommen da hoch und in diesem Pfeiler, original, ist ein Vorhang vor, davor stehen Schuhe, da wohnt tatsächlich ein Penner drin. Der hat sich das richtig eingerichtet, ganz ernsthaft. Also das ist nicht gefaked, sondern der schläft da in diesem Rückenpfeiler. Und der hat auch eine Stabu. Ich weiß gar nicht, nee, unten lag so eine alte Metallleiter, die wird der immer benutzen in den Büsche. Da lag so eine alte kaputte Leiter, die wird der dafür benutzen. Also das ist auch nicht hoch, du musst also nicht mal eine große Leiter haben. Es ist so, also gerade so, dass du nicht hochspringen kannst, sondern du musst schon eine Leiter haben. Aber dann... Und dann musst du halt unter die Brücke bis zur Hälfte etwa. Carsten und ich haben natürlich die falsche Seite genommen, sodass wir ganz durchgelaufen sind und dann wieder zurück auf der anderen Seite. Alle 10 Meter ist aber so eine Röhre. Das heißt, du musst so runter. Carsten war dann, glaube ich, eine Woche krankgeschrieben mit Rückenschmerzen. Aber der Penner war cool da drin. Also der hat sich da richtig gemütlich gemacht. Also manchmal wundert mich das ja, welche Caches von mir dann so Erfolg haben und zum Beispiel da der YouTube, da musste man ja, also du hast auch hattest seinerzeit da auch mal ein schönes Video gedreht. Wir haben uns aber gut zurückgehalten. Dankend abgelehnt. Ja, genau. Carsten und ich standen davor, guckten unsere Bäuche an und sagten, oh, lass mal. Also man musste da in ein ein Abwasserrohr rein kriechen, was eigentlich nicht groß genug ist, um da wirklich reinzukriechen. Nee, stimmt. Und eklig voll Spinnen, das wollen wir ruhig erwähnen. Und vor allen Dingen ein stetig fließendes, zumindest ganz kleines Rinnsal, dass man also eigentlich nicht trocken bleiben kann. Ein kleines stinkendes Rinnsal, sei auch mal erwähnt. Also es war schon wirklich eklig hoch drei. Also das, da hatte ich das erste Mal das Gefühl, hier wird mal getestet, wie weit gehen die Geocacher für Punkt. Das war's, das ging mir damals so. Da hatte ich echt so. Wer der Owner ist, wusste ich in dem Moment gar nicht, weil ich gucke mir vorher die Owner nie an. Interessiert mich erstmal gar nicht. Also den fand ich echt eklig. Ja. Und dann habe ich habe auch lange gezögert, da was zu machen, aber es hat mir keine Ruhe gelassen. Und irgendwann habe ich gedacht, ich mache das. Und ich habe mir das noch sehr komfortabel vorgestellt. Ich habe so ein Rollbrett, mit dem man unter das Auto rollen kann und dazu werkeln. Und ich habe gedacht, ich rolle da ganz gemütlich rein. Wie die anderen das machen, ist mir egal. Ja, und diese Rollen sind Schwenkwurm um 360 Grad. Und damit kannst du nicht mehr in der Schräge rollen. Ganz genau, die Rollen sind einmal schwenkbar und zwischen den einzelnen Rohren waren auch noch große Spalten, wo diese Rollen dann auch noch reingefallen sind. Ich musste also jedes Mal dieses blöde Rollbrett wieder darauf liegend hochheben, um wieder ins nächste Rohr einfahren zu Super. können, sodass es eine fürchterliche Strapaze war, da überhaupt rein und wieder Es sei dir rauszukommen. gegönnt. Und wie ich dann wieder draußen war und meine schmerzenden Knie massiert habe, tagelang damit zu tun hatte, habe ich mir gedacht, was machst du für einen Mist hier? Die Leute werden fluchen, die werden diesen Cash ignorieren, also die werden ihn hassen. Und es war Gegenteil, ein die großer meisten. Erfolg. Und ich war auf einem Event in Lüneburg und dann kam eine Frau auf mich zu, die ich nicht kannte, eine Geocacherin, und sagte, du hast doch YouTube gelegt, ich muss dich mal drücken. War begeistert von diesem Cache. Aber ich glaube, da hast du genau diesen Punkt getroffen, wo die Leute vor dem Cache sagen, den meine ich oder den mache ich. Und wenn ich den mache, also mich wirklich dazu überwinde und da wieder rauskomme, dann habe ich natürlich auch eine geile Hormonausschüttung, hätte ich fast gesagt hier, eine geile Glücksgefühlausschüttung, dass ich das hinter mich gebracht habe. Ja, ist ja einfach so. Bei manchen Caches ist es einfach so, da kommst du raus. Eigentlich fandst du das völlig scheiße, was du da machen musstest, aber weil du es nicht überwunden hast, ja, also das kann ich nachvollziehen, ja. Also für mich war es keine Frage, dass ich da nicht reingehe. Also das war mir einfach zu siffig, zu eklig. Da bin ich zu alt für und zu fett. Also das kommt noch dazu. Einfach, wenn ich jetzt mit meinem Bauch da reinschwabbel, boah, das. Ich muss ja auch mein Gewicht da wieder rausbringen. Das ist ja nicht nur das rein. Ich muss ja auch wieder zurück. Und vor allen Dingen haben wir reingeleuchtet und uns gucken so 80.000 Augen entgegen. In allen Variationen. Alles so kleine, schwarze, eklige auch noch. Nicht etwa große, die man wegwischen würde. Nie die kleinen, die dann in den Nacken kriechen. Oh. Das ist gleich mit Massage. Guck mal, MB hat nur den Kopf reingehalten. Siehst du, das auch nicht. Ja, siehst du, Luis, also Luis, dass du da drin warst, hätte ich auch nicht anders vermutet. Vermutlich hast du da noch übernachtet drin. Sie hat doch wieder einen Zugang zur Hölle gesucht. Aber ich, genau, ja, wollte mal gucken, ob der Teufel da ist. Die haben dich ja auch kopiert. Da waren ja nicht wenige, die dich kopiert haben. Also von den Dingern gab es ja in kürzester Zeit 5, 6 Stück. Und die meisten haben auch extra auf deinen hingewiesen. Das fand ich auch klasse, dass sie nicht gesagt haben, hier habe ich alleine erfunden, sondern ne, habe ich nachgemacht. Wobei die meisten, soweit ich gehört habe, größer waren. Also das Loch, das du dir aufgesucht hast, war jetzt wirklich grenzwertig. Also ich meine, natürlich hätte ich da reingepasst, aber also, da wäre schon nicht mehr viel Licht an mir vorbeigekommen. Das muss man auch mal klar sagen. Nee, der war, also ja, stimmt, das hatte mich auch erstaunt. Ich habe den auch auf der Watchlist lang gehabt, weil es mich echt interessierte, wer tut sich das an? Also wir haben es ja auch im Film ziemlich offen gesagt, ohne dass wir es böse gemacht haben. Wir haben ganz klar gesagt, nee, da ist die Ekelgrenze für uns absolut eindeutig erreicht. Das hatte mir sowas für mich so. Deswegen war ich auch verwundert, dass er so angenommen würde. Ich hätte gedacht, ja gut, so ein paar 16-jährige Schüler, weißt du, als Mutprobe, die gehen dann da rein. Und der Rest wird sagen, egal, sage ich nichts zu, lasse ich einfach links liegen. Aber es haben erstaunlich viel gemacht. Weißt du noch, wie viele Loks da zusammengekommen sind? Das habe ich, weiß ich jetzt nicht, würde ich mal sagen, 70 oder so vielleicht. Ist der denn noch da oder hast du den? Den habe ich dann eingepackt nachher. Der ist archiviert. Das war auch in dem Rahmen da dieser Archivierungswelle 2010. Es war mir eine wahre Lust, auch Caches zu archivieren. Ich hatte da richtig Spaß dran. Habe ich gedacht, so, welchen archiviere ich als nächstes? Welchen gucke ich mir an? Also ich hätte ihn ja warten müssen. Diesen YouTube. Und als ich ihn archiviert habe, also dann da war das Logbuch schon äußerst durchweicht und sehr schimmelig. Und Weißt du, hast ihn aber rausgeholt noch. ich habe natürlich aufgeräumt. Also das versteht sich. Also es wird natürlich. Ja, bei dir versteht sich das vielleicht. Also glaub mir, das versteht sich nicht bei jedem. Es wird selbstverständlich jeder Müll und alles, was verändert wurde, das wird dann aufgeräumt. Also ich habe tatsächlich schon 1-1er gefunden, die archiviert waren, die liegen gelassen wurden, wo ich mir echt den Kopf fasse, weil das muss nicht sein. Die brauchte man wirklich nur so aufsammeln, mehr war es nicht. Naja. Aber das Ding war schon, ja, das weiß ich noch, das Loch war wirklich, also ich habe da echt gedacht, das kann jetzt nicht sein Ernst sein. Ich hatte gedacht, das ist so ein Loch halt, so diese Höhe, weiß ich nicht, wo ich so zur Not mal gebückt rein kann oder was. Aber das ging ja gar nicht. Also es war ja wirklich nur im Liegen möglich. Alles andere war ja völlig absurd. Das war schon, ja, da hast du einen großen Treffer mit gelandet. Das muss man dir lassen. Kreative Ideen hast du reichlich, ja. Das durften wir hier schon viel feststellen. Ja, und das reizt mich schon, neue Grenzen auszuloten, was zu machen, was es noch nicht gab, neue Ideen reinzubringen. Und da kann ich nur jetzt mal auch einen Ruf in die Gemeinde senden, so Leute, macht doch was draus, so, probiert mal was anderes, macht doch mal verrückte Sachen und ja, macht was aus einer Dose so. Ja, aber da muss auch Fantasie zu haben. Ich sag mir, ich lege jetzt schon seit 1,5 Jahren nichts im Moment. Also ich würde auch wieder anfangen, aber im Moment, ich bin da völlig talentfrei. Also ich kann mir auch Mühe geben und vielleicht kriegt man sowas hin wie mit Marco, dass wir haben hier in der Nähe so ein 3-4er oder was ist das? 3-4er? Ja, so. Ah, da muss ich jedenfalls schön durch den Modder. Selbst jetzt wollten alle, ja, die wollten alle ausnutzen, dass gefroren war. Ja, scheiß war es, alles Moor, alles weich, die sind überall eingebrochen. Also der Cache, sowas kriege ich hin, ja. Aber jetzt, ich käme gar nicht auf die Idee, in dieses Rohr zu kriechen oder ach, die ganzen guten Versteckideen. Ich bin ja auch neidisch auf die Leute, aber das würde mir, und handwerklich bin ich ähnlich begabt, also kann ich auch nichts machen. Und bevor ich jetzt in den Schrott lege, ganz ehrlich, so viel wie im Moment noch gelegt wird, nee, dann überlasse ich das lieber denen, die so richtig Ideen haben. Und erstaunlicherweise, jetzt bin ich ja auch schon 7, 8 Jahre dabei, es gibt ja immer noch Neues. Also das kann man ja nicht anders sagen. Auch viel Elektronik finde ich manchmal schon spannend, wenn sie gut gemacht ist. Also, sie muss funktionieren. Das Problem ist heutzutage, so wie den Batscher zum Beispiel, den haben wir gemacht, als alles funktionierte. Da fand ich ihn richtig gut, da fand ich ihn wirklich jetzt vergleichbar mit Osterroschen. Und zwar eine ganz andere Machart, aber vom Gesamteindruck am Ende fand ich ihn fast vergleichbar, weil er einfach eine Story hatte und durchführte. Und heute höre ich von vielen, die sagen, ah, so doll finde ich den nicht, weil Station X ging wieder nicht. Also durch diese Masse an Cachern gehen immer welche Stationen nicht. Und da geht dir ja auch natürlich der Gesamteindruck ein bisschen verloren. Schade drum. Und deswegen ist es schwierig, was willst du heute machen, gute Caches, die lange halten. Hast du denn noch Ideen wieder? Also so ganz konkret nicht. Ich habe, wie gesagt, also dieses Archiv an Krempel, der da noch so liegt und wartet, dass er vielleicht mal zum Einsatz kommt. Ideen sind da schon da. Die Sache ist einmal ist ja einfach die Zeitfrage. So. Also wann denn machen, wann mal noch den Kopf frei dafür haben. So. Und dann bin ich einfach darauf angewiesen, dass mich dieses schon erwähnte Cash-Fieber packt. Also ich habe jetzt zum Beispiel letzten Sommer eigentlich eine schöne Location entdeckt mit vielen Möglichkeiten. Und hätte den Krempel auch da gehabt, hätte eigentlich loslegen können. Aber es hat nicht durchgezündet. So, ich konnte einfach nicht dieses Ding dann durchziehen. Ja, ich glaube, das muss sein, sonst kann es nicht funktionieren. Das kann ich mir vorstellen. Stille geht Ihr wieder. wart wohl gerade mal weg. Ja, das kann mal passieren. Das kann aber nicht bei uns gelegen haben, dann ausnahmsweise mal. Wir haben ja jetzt aufgerüstet, also mehr geht nicht. Ich habe jetzt VDSL 50 hier mit 10 MB Upload. Also, wenn das nicht reicht, dann machen wir irgendwas verkehrt. Wir können also im Prinzip HD-Fernsehen streamen, wenn wir wollen. Nur wer will unsere Gesichter sehen? Also von daher, Technik ist jetzt eigentlich, wir sind auch über Ethernet angebunden, nicht mehr über WLAN, damit wir da auch keine Aussetzer haben. Also ich hoffe, die Qualität heute ist gut. Wie ist denn der Ton? So seid ihr damit zufrieden? Ich hoffe ja, weil ich habe natürlich erst wieder nach 3 Minuten auf Aufnahme gedrückt, muss ich gestehen. Ich werde also wahrscheinlich wieder das Live-Ergebnis auch gleich als Konserve nehmen, weil bis jetzt war die Qualität eigentlich mal ganz gut, der war 1000 Mikes rausgehauen. Mal schauen, wir können Mystery davon machen, welches Wasser trinkt die, Woody? Ja, ne? Mein ganz eigenes. Habt ihr auch welches? Oder habt ihr leer? Muss ich was nachbesorgen? Ne, da ist noch was, dann ist gut. Oder wollt Wir ihr haben noch was? Wasser. Der Hinterzug wird hier, wir trinken ein anderes Wasser. Ja, einer mit Sprudel, einer ohne. Das Schlimme ist, ehrlich, ich muss mir immer noch mal Tonstudio bauen, wenn ich die aufsetze hier, die Flasche. Ne? Das höre ich original im Mikro. Das ist das Gute an den Mikros, ist, dass sie echt Qualität haben. Das Schlechte ist, dass sie echt Qualität haben. Also irgendwie. Das Bild ist etwas ruckelig. Ja, okay, das kann ich verstehen. Rauschen hält sich in Grenzen. Na, dann ist gut. Dann ist gut. Dann können wir das nachher auch so benutzen. Dann spare ich mir eine Menge Arbeit, ehrlich gesagt, wenn ich das so hochlade. Das sind nämlich auch in 64 Kilobit. Das reicht eigentlich als Qualität. Naja, dann labern wir jetzt über 1,5 Stunden. Und wenn ihr jetzt noch nicht irgendwelche berauschenden Fragen habt, dann würden wir jetzt langsam schließen. Ne? Ich meine, du musst mit der Bahn bist du gekommen, dann hast du auch noch ein bisschen Rückweg. Ich habe noch Rückfahrt, ja. Ja, wie lange fährt man von Lüneburg hier? Naja, wenn der Anschluss gut ist, dann ein Stündchen. Also eigentlich ist es Das geht ja so. fast ein Katzensprung, also wenn das alles so passt. Wollte ich sagen, im Auto fährst du fast genauso lang. Wieso von Anschluss von Harburg fährt er nicht durch? Von Harburg, ja, von Harburg. Achso, du hast ihn jetzt in der Garmach, oder was? Ja, auf dem Herweg haben wir abgesprochen, treffen wir uns hier in der Wurmsdorf Achso. und zurück bringe ich Wittkiewicz nach Harburg. Ja, da komme ich dann auch eben leider mit. Also das ist hier, das gehört sich jetzt als Gastgeber. Ja, ist für den Rückweg noch was an Dosen geplant? Also bei 1400 Pfund in ganz vielen Jahren glaube ich nicht, dass er so der Typ ist, oder? Hältst du noch irgendwo an und machst jetzt so irgendwo ein paar 1,1er Dosen mit? Wir schauen gleich am Harburger Bahnhof, ob da nicht was ist. Der Druck ist nicht mehr so ganz so stark. Ich möchte noch was loswerden. Ich möchte Gerne. noch was loswerden, wo Dafür ich bist du hier. mal Öffentlichkeit habe hier. Leute, das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel. Wir haben uns darauf geeinigt, wir wollen ein Spiel miteinander spielen. Das heißt, man muss da nicht so verbissen rangehen. Man muss sich da doch auch nicht da gegenseitig da irgendwie fertig machen oder an Leute ausgrenzen oder sich da groß tun mit. So. Wir spielen ein Spiel so, im gewissen Rahmen und wir sollten das locker angehen. Ja, manchmal kriege ich Sachen mit in der Community, wo sich Leute gegenseitig da behaken und zerfleischen und da stehen mir die Haare zu Berge und ich denke, was ist das für ein Mist, das will ich nicht haben. So. Besseres Schlusswort können wir gar nicht sprechen. Ja, dann bedanken wir uns beim Gast. Und Applaus kommt von allen, da brauche ich gar nicht zu sagen. Ne, dann bedanken wir uns bei dir, dass du hier warst. Vielen Vielen Dank Dank für für deinen die Besuch. Das Einladung. fand ich echt War gerne super. hier. Vielen Dank für die Coin. Ja, haben wir noch Vielen was? Dank für deine Caches. Ja, wenn wir jetzt nochmal Danke sagen, läuft der Schleim irgendwo. Na, jetzt machen wir Ja. Spaß. Ich glaube, wir brauchen gar nicht viel sagen. Die Werte, Herr Kiewitz, bitte weiter so. Siehst du? Schönes Wochenende. Ja, danke euch auch. Ja, ich hoffe doch, dass mich das Cash-Fieber auch weiter packt und dass die ein oder andere Idee doch noch verwirklicht wird. Ich glaube, Das. das hoffen ganz viele mit hier. Ja. Ganz uneigennützig natürlich. Wir würden uns freuen, wenn dein Archiv jetzt etwas kleiner wird und ausgelagert wird. Okay, dann tschüss euch da draußen. Wir machen jetzt dicht hier. Tschüss. Tschüss. Jetzt weiß ich noch nicht mal genau, wo ich drücken muss. Aber wenn ich ihn hier nehme.